Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau. Und wir haben heute die 54. Folge. Die erste im Februar, glaube ich. Und ja. Jetzt pünktlich vor der Fastnachtszeit, die hoffentlich so schnell wie möglich vorbeigeht. Wie möglich. Erstmal die obligatorische Frage, wie geht's dir, Merlin? Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin viel im Spielen auf jeden Fall. Ich habe auch gerade befriedigend meinen PC minimal geupgradet quasi. Ich habe gedacht, das wäre mal wieder eine Zeit zum Aufrüsten. Außerdem baut meine kleine Schwester, beziehungsweise meine kleine Schwester wollte jetzt auch einen neuen PC haben. Die will auch ein bisschen spielen und hat dann gesagt, ob ich ihr irgendwie was zusammenstellen könnte. Dann habe ich jetzt für sie einen PC zusammengestellt. Und dann habe ich gesagt, naja, ich will meinen PC eh demnächst aufrüsten. Dann schmeiße ich gewisse Teile bei mir raus, da sie einen Einsteiger-Spiele-PC haben möchte. Kann sie die dann übernehmen. Jetzt letztendlich war das gar nicht so viel. Ich habe nur die Grafikkarte ausgetauscht, habe mir jetzt eine High-End-Grafikkarte gekauft. Und eine SSD, die jetzt dann nichts ersetzt, sondern einfach nur meinen eigene PC bereichert. Aber das macht mich tatsächlich schon sehr glücklich. Und ich spiele gerade sehr viel Evolve tatsächlich. Ich habe mir Evolve ja schon gepreordert. Das war ja eins dieser Spiele, von dem ich von Anfang an gesagt habe, die werde ich mir auf jeden Fall zum Launch holen. Hatte da auch sehr viel Bock drauf. Es gibt jetzt ja sehr große Kontroverse auch um das Spiel tatsächlich. Um den Pre-Order-DLC quasi, also das vierte Monster, Behemoth, der dann später 15€ kosten wird, wenn man es nicht gepreordert hat, was ja ziemlicher Batzen ist. Viele Leute regen sich auch über den Season Pass auf, dass es kein richtiger Season Pass ist, weil klassisch Season Pass ist halt eben alles, was dann in Zukunft zumindest an DLCs und sowas für das Spiel rauskommt, das erhält man mit dem Season Pass. Das ist in dem Fall auch nicht so, sondern der Season Pass ist limitiert auf 4 neue Jäger. Das heißt also, der ist auch nicht so ganz Season Pass, wie man das normalerweise kennt. Dann gibt es noch einen Ingame-Shop, in dem man Skins kaufen kann, obwohl es ein Vollpreisspiel ist. Da gab es tatsächlich so einiges an Kontroverse um dieses Spiel, was mich tatsächlich echt sehr, sehr traurig stimmt, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, tatsächlich hat sich 2K damit so ein paar, oder muss man ja dann auch beide mit einbeziehen, also Turtle Rock und 2K, haben sie da, glaube ich, ein paar potenzielle Kunden auch mit verschreckt. Viele Leute haben auf jeden Fall dazu aufgerufen, das Spiel nicht zum Launch zu kaufen. Die Reviews auf Steam sind extrem schlecht bisher. Die meisten sprechen keine Empfehlung aus, allerdings allein basierend auf dem Fakt, dass man das nicht unterstützen sollte. Das ist ja dieses klassische PC-Community-Ding, das, glaube ich, da auch mal so ein bisschen stärker noch vertreten ist, dieses sowas sollte man nicht unterstützen mit dem und dann entsprechend mit dem Geldbeutel quasi den Geldbeutel sprechen lassen. Ich glaube tatsächlich irgendwie über 50% der Reviews sind negativ, wobei alle sagen, gutes Spiel, aber sollte man nicht unterstützen wegen DLC. Finde ich nachvollziehbar. Ich finde tatsächlich super schade, dass das Spiel sich damit in so eine Position gerückt hat, in dem tatsächlich ja das Spiel bewertet wird, nicht aufgrund des Inhalts und der Mechanik und des Spiels an sich, sondern eben aufgrund des Drumherums. Weil das Spiel an sich ist super. Ich finde es persönlich sehr, sehr gut. Mir macht es extrem viel Spaß. Ich habe ja auch schon die Alphas gespielt. Das heißt, ich wusste auch schon, worauf ich mich einlasse. Ich finde es gut gebalanced. Ich finde nicht, dass es überhaupt in irgendeiner Form alt wird mit der Zeit. Ich habe jetzt natürlich jetzt auch noch keine 50, 60, 70 Stunden gespielt, aber schon sehr lange, wo ich das Gefühl hätte, jetzt hätte tatsächlich schon so eine gewisse Müdigkeit einsetzen können. Aber dadurch, dass die Matches sich tatsächlich doch sehr, sehr anders spielen, immer wieder sich auch tatsächlich die einzelnen Charaktere, auch wenn man ja sagen muss, letztendlich gibt es 4 Charaktere und dann Variationen davon. Die Variationen spielen sich aber doch schon sehr grundlegend anders. Wenn man jetzt zum Beispiel mal den Medic als Beispiel nimmt, der erste Medic, den man hat, die hat tatsächlich einfach eine Heal-Pistole, also eine Möglichkeit, jemand direkt tatsächlich zu heilen, dann eine Tranquilizer-Gun, die das Monster dazu zwingt, nicht mehr laufen zu können und langsamer zu werden, außerdem auf der Karte markiert. Der zweite, der Lazarus, den man kriegt, der ist dann schon plötzlich ganz anders. Der hat nämlich anstatt der Tranquilizer-Gun, hat er einen Wiederbelebungshandschuh, mit dem er instant oder relativ schnell wiederbeleben kann. Hat außerdem ein Cloaking-Device, sodass er auch getarnt wiederbeleben kann, sehr schnell. Hat dafür aber nur ein AOE-Heal, den Valerie auch hat mit etwas geringer Abklingzeit, aber dafür müssen die Leute direkt in deiner Nähe sein, was das Heilen um einiges erschwert in einem direkten Monsterkampf. Also es ist tatsächlich so, dass es da viel Abwechslung gibt. Ich muss sagen, es ist echt ein sehr, sehr gutes Spiel. Wie gesagt, mir macht es extrem viel Spaß. Auch wenn ich tatsächlich nachvollziehen kann, warum Leute sagen, das sollte man nicht unterstützen, gerade nicht mit einem Pre-Order. Aber gut, jetzt kann man ja eh nicht mehr pre-ordern. Richtig, aber viele Leute sagen einfach, ne, auch gar nicht es kaufen, DLC, bla bla bla. Viele Leute haten das tatsächlich sehr viel. Ich kann es verstehen, ich finde es übertrieben ein bisschen. Ich kann verstehen, dass Leute jetzt spezifisch bei Evolve drüber aufregen, muss aber trotzdem sagen, ne, so ein bisschen in Anführungsstrichen muss man das schon sehen. Wir regen uns da auch nicht bei jedem Spiel mittlerweile drüber auf. Das ist so ein allgemeines Problem, das wir haben. Evolve ist da jetzt ein etwas extremeres Beispiel, aber bei weitem nicht das einzige. Also falls ihr euch für interessiert, ich würde fast sagen, ignoriert ein Stück weit auch die Reviews auf Steam. Normalerweise finde ich die immer sehr, sehr unterhaltsam und gut zum Teil auch. In dem Fall muss ich sagen, wenn ihr nicht unbedingt einen Season Pass kauft und vielleicht einfach nur mal das Spiel spielen wollt, wartet vielleicht auf den ersten Sale zum Beispiel, aber wäre schade, wenn das Spiel deswegen irgendwie an einer zu geringen Community scheitert, weil es tatsächlich doch eigentlich, finde ich, für das, was es machen will, ein gutes Spiel ist. Also es hat auch seine Fehler definitiv, die Karten könnten ein bisschen abwechslungsreicher sein, die Spielmodi machen keinen riesigen Unterschied, weil es letztendlich hauptsächlich immer dieser Kampf gegen das Monster, also vier Jäger gegen das Monster ist, aber dieser Kernmodus, diese Erfahrung, dieser asymmetrische Multiplayer aus vier Jäger gegen ein Monster macht einfach extrem viel Spaß. Monster, auch wenn es so drei sind, spielen sich tatsächlich sehr unterschiedlich. Bin ich trotzdem gespannt, was dann da die neuen noch bringen, weil ein bisschen hat man doch das Gefühl, dass die da im Vergleich, gerade weil eben die Jäger sich so unterschiedlich spielen, doch ein bisschen zu kurz kommen. Also es gibt zu wenige einfach davon. Aber gerade so was Strategie und Taktik angeht, kann man noch vieles machen. Also einfach, es ist einfach ein gutes Spiel. Also alle Leute, die da Bock haben, wie gesagt, ich spiele auch irgendwie, ihr habt ja über unsere Website, ich habe schon öfter mal gesagt, Martin McNord, Möglichkeit, mich über Steam zu kontaktieren, gern zusammen spielen, hab da super Bock drauf, ich werde da wahrscheinlich viel Zeit mit verbringen, also wird mich da wahrscheinlich recht zuverlässig erwischen. Ja, sorry, ich habe jetzt gerade ein bisschen ausgeholt, aber ja. Das Gefühl, ich glaube, die GameStar hat ja was Ähnliches gesagt. Ja, die GameStar hat es ähnlich gesagt, ja, also die GameStar hat auch gesagt, dass sie es ein bisschen schade finden, dass das Spiel sich, ja, sie stellen sich selbst ein Bein damit. Richtig, also das ist völlig unnötig. Alle haben das Gefühl, dass das Spiel sich auch so gut verkauft hätte, dass man nicht unbedingt zufällig Geld verdienen muss. Der Ingame-Shop mit den Skins, ich meine, es ist nichts Spielveränderndes, es sind nur Skins, aber warum es überhaupt einen Ingame-Shop gibt, finde ich auch, vor allem, weil er ein bisschen zu teuer ist. 2 bis 3 Euro fängt es an für Skins, was ich tatsächlich auch viel zu viel finde. Warum die Skins nicht einfach so freischaltbar sind im Spiel, ich meine, es gibt ein paar Skins, die man freischalten kann, aber es ist nur eine Handvoll. Finde ich auch ziemlich mau, dieses ganze DLC-Monster-Ding. Ja, ist okay, das Monster als DLC für Pre-Order rauszubringen. Habe ich auch gar nichts dagegen. Wenn es dann im Nachhinein für die Leute, die es nicht gepreordert haben, einfach 5 Euro kostet, hat, glaube ich, keiner große Probleme damit. Aber 15 Euro sind aber viel zu überzogen. Tut mir leid. Das ist halt ein Viertel des Spielpreises. Das geht echt gar nicht. Beziehungsweise sogar mehr, wenn man die PC-Version für 50 Euro kauft. Also ich kann das auch definitiv durchverstehen. Ja, ist auf jeden Fall richtig. Also wie gesagt, die Games hat es auch so ähnlich gesagt, wie ich es gesagt habe, die haben sich tatsächlich einfach damit selbst ein bisschen beigestellt. Also sie versauen sich quasi den Ruf des Spiels, bevor die Leute es überhaupt bewertet haben. Und die Reviews sind insgesamt eigentlich alle sehr positiv. Sind noch nicht alle draußen. Ich glaube, Game Trailers hat 8,6 von 10 gegeben. Die meisten sind im Bereich zwischen 8, 9 von 10. Ist also an sich insgesamt eigentlich ganz gut. Ein paar kleine Ausreißer hat man natürlich ja immer. Aber wie gesagt, insgesamt ist es ein super Spiel. Also hätten sie sich einfach den DLC-Gedödel und den Ingame-Shop geschenkt, glaube ich, dann wäre das, glaube ich, ohne groß Kontroverse wesentlich besser angekommen. Schauen wir jetzt mal, wie es läuft. Ich hoffe, das hält sich ein bisschen. Wie gesagt, ich habe mega viel Spaß dran. Und muss sagen, es funktioniert. Das, was ich machen möchte, funktioniert sehr gut. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die restliche Gaming-Community jetzt wirklich drauf reagiert. Einige werden bestimmt noch ein paar Tests abwarten, das sind immer noch nicht alle draußen. Ich glaube, im Laufe der nächsten Woche sollte es dann durch sein und dann, ja. Naja, wie gesagt, etwas lange ausgeholt. Ich dachte, ich sag mal was dazu, weil ich ja auch von Anfang an gesagt habe, ich habe es gepreordert, so ein bisschen als Begründung quasi. Ich habe es einfach gepreordert, weil ich der Meinung war, dass ich es auf jeden Fall zum Launch haben möchte. Ich möchte es auf jeden Fall unterstützen. Dieser Bonus quasi des Monsters war mir in dem Moment egal. Ich bestelle ganz selten wirklich mal Spiele vor. Ganz selten überhaupt habe ich mal Spiele zum Launch-Tag. Und ich glaube, ich bin da schon relativ rigoros mit meinem Geld. Jetzt habe ich mir quasi mein Guilty Pleasure erlaubt. Ich kann aber auch durchaus nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie kaufen es aus dem Grund nicht. Finde ich völlig legitim. Hat 2K da ein Stück weit auch verdient dann. Wäre halt nur schade, wenn das Spiel tatsächlich aufgrund dessen komplett stirbt, weil es an sich echt ein gutes Spiel ist. Aber naja, das warten wir mal ab. Nach 10 Minuten Monolog, Joe, wie geht's dir? Deine Masterarbeit ist quasi durch, so ungefähr, bis auf Kleinigkeiten. Ja, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels auf jeden Fall. Jetzt gerade, wo wir aufnehmen, ist gerade bei den Korrekturlesern, das heißt, es ist wahrscheinlich nicht mehr so viel zu machen, hoffentlich, und ja. Deswegen war jetzt auch heute und gestern ist auch schon nicht mehr so viel zu tun, ich hatte ein bisschen Zeit, mich mal zurückzulehnen, da hatte ich auch plötzlich dieses Gefühl von, oh Gott, jetzt habe ich Zeit, was soll ich denn damit anfangen? Moment. Ich habe ein bisschen Transistor angefangen, ich spiele nebenbei sowieso auch schon seit ein paar Wochen, weil es ein Handheld-Spiel ist, Zelda Link Between Worlds, was ziemlich cool ist, und ja, weil es gerade irgendwie zu Pre-Order gab, seit 2 Wochen ungefähr weiß ich auch schon ganz genau, sobald dieses Spiel für Pre-Order erhältlich ist, werde ich es pre-ordern. Die Rede ist natürlich von Persona 5. Habt ihr diesen Trailer gesehen? Oh. Ja, dann sage sag ich lieber gar nichts. Mehr sage ich, hab, ich weiß, als das, das, das also der erste Persona 5, richtige Persona 5 Trailer wurde gezeigt auf einem Event, das auch schon heavily geteased wurde vorhin von Atlas, und ich war nach diesem Trailer anscheinend so begeistert, dass mir gesagt, ich habe dich noch nie so gesehen. Ja, yeah, ist absolut ein Fanboy-Modus gewesen. Das gebe ich, geb ich auch zu, aber also die ganze Community stimmt mir da, glaube ich zu. Jeder, der irgendwie was mit JRPGs zu tun hatte, hat diesen Trailer gesehen und ihn für awesome befunden. Und ja, ich kann es absolut kaum erwarten. Absolutes Most Wanted, sobald es open ist for Pre-Order. Wird's ja gekauft. Wenn es eine Limited Edition gibt, würde ich vielleicht so eine Limited Edition kaufen. Mal schauen. Das ist kein echt Scheiß. Unglaublich. Ich bin also, ja, so gehypt auf dieses Spiel. Dieser Trailer hat irgendwie, der hatte von allem genau das, was ich an Persona 4 so geliebt habe. Und ich habe gar keine Zweifel dran, dass das Spiel in irgendeiner Weise schlechter sein könnte. Also, es ist einfach ein sehr gutes Spiel anscheinend jetzt. Ja, es ist halt dadurch, dass man das in den Trailer das Gefühl hat, alle wichtigen Gameplay-Elemente sind noch drin, beziehungsweise Elemente, die im Vierer vielleicht ein bisschen weniger gut angekommen sind, wie die etwas sterilen Dungeons, scheinen auch besser gemacht worden zu sein, also mit nicht nur random generated Dungeons, sondern auch schon vorgefertigte Dungeons, ein bisschen mehr Interaktionsmöglichkeiten, die Grafik-Engine ungefähr auf dem Niveau von Catherine, wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Ist genau das, was sich alle Persona-Fans gewünscht haben. Es hat nicht das Gefühl, man möchte irgendwie die Formel von Persona 4 nochmal richtig, sag ich mal, weiter melken, sondern man merkt auf jeden Fall eigene Identität, das neue Motiv sozusagen, was dahinter steht, ist, sieht super intriguing aus, und ja, ich habe, wie gesagt, keine Zweifel, dass das ein absolut fantastisches Spiel wird. Also grundlegend, ich glaube, die Sache ist bei mir hauptsächlich, dass ich halt, du hast ja auch gleich gesagt, du musst dir diesen Trailer angucken, dieser Trailer ist alles ganz fantastisch, und ich war ja schon von Anfang an so, dass ich gesagt habe, das hast du ja auch selber gesagt, ich weiß nicht, ob der mir gefallen wird, ob mir der viel sagen kann. Nachdem ich ihn dann gesehen habe, war es genau das, also diese Begeisterung nachzuvollziehen, ist ganz schwierig für jemanden, der noch nie einen Persona gespielt hat und sich da auch nicht so mega für interessiert. Der Trailer zeigt einem nicht so wahnsinnig viel, sagt einem nicht so wahnsinnig viel, man sieht ein bisschen Charaktere halt. Es ist, ich habe das Gefühl, so ein bisschen Style over Substance, auch wenn das vielleicht ein bisschen zu hart ist, aber man sieht halt fetzige Musik, man sieht da ganz coole Charakteranimationen, man sieht halt so die Anime-Sequenzen quasi. Man sieht anscheinend ein bisschen Gameplay, man sieht diese Menüs, die mir persönlich nicht cool, sondern völlig überfrachtet und unübersichtlich vorkommen. Also mich hat es auf jeden Fall echt nicht umgehauen. Aber wie gesagt, wenn man wahrscheinlich nicht in dieser ganzen Franchise oder auch allgemein JRPG-Bereich wirklich drin steckt, dann ist es vielleicht schwierig. Wir haben auch so ein bisschen darüber diskutiert, ob es vielleicht einfach auch daran liegt, dass einfach Trailer in Japan ein bisschen anders sind. Wobei ich auch sagen muss, zum Beispiel der Final Fantasy 15 Trailer, da konnte ich absolut nachvollziehen, warum da Leute gehypt waren. Ich fand, der sah auch ganz cool aus, wobei der sich natürlich auch ein Stück weit einfach schon an westlichen Trailern orientiert ist, und jetzt schwer zu sagen, aber der auf jeden Fall westlichen Trailern wesentlich ähnlicher ist, der Final Fantasy 15. Seit wir darüber geredet haben, ist mir auch aufgefallen, weil ich auch letztens noch mal ein paar Trailer zu japanischen Spielen gesehen habe, es hat teilweise 7-Minuten-Trailer, die halt 5 Minuten auf Gameplay-Systeme eingehen. Das kannst du im Westen halt nicht machen, ist aber ja für japanische Spiele super wichtig, und klar, ich glaube, Persona ist halt einfach alles, wenn ich ein bisschen drauf eingehe, also dieses, was du Gefühl hast, ein bisschen Style over Substance, dieses, sag mal, überfrachtet und so weiter, das ist alles genau das, was Persona ausmacht und Persona so gut macht. Und, also ich glaube, so wie ich das mitbekomme, aber auch selbst von, also ich, bei dir war es halt vielleicht eine Ausnahme, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass viele Leute, die nichts damit anfangen konnten, erstmal zum einen intrigued waren vom Hype, zum zweiten auch intrigued waren von dem Trailer, weil der halt einfach, dieses Spiel wirkt einfach schon von der ersten Sekunde komplett anders als alles andere, was du irgendwie gesehen hast bisher. Vor allem, wenn du noch nie ein Persona-Spiel gesehen hast. Also, die Resonanz war, ich habe, glaube ich, keinen einzigen negativen Kommentar Internet bisher. Bestimmt, also ich würde es ja zum Beispiel auch gar nicht negativ kommentieren. Ich würde sagen, ich kann halt nicht verstehen, ja, das, warum Leute so begeistert sind. Das ist, glaube ich, so das Einzige. Das kann man also eher nachvollziehen. Es war auf jeden Fall kein, in dem Sinne, also ich würde nicht sagen, dass es ein super schlechter Trailer war oder so ein Kram, sondern eher halt diese Sache, wie gesagt, ich kann halt nicht verstehen, wo der ganze Hype herkommt. Ich habe das Gefühl, also mir persönlich wäre es schwer, aber es gibt doch schon das Gefühl so ein bisschen, dass der Hype, der dieses Spiel jetzt schon so umgibt, tatsächlich so ein bisschen dazu beiträgt, zur Wahrnehmung des Trailers auch von Leuten, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Wir haben ja schon öfter mal drüber geredet, dieses ganze Diablo-Ding, Skyrim, das sind diese ganzen Spiele, wo viele Leute die Vorgänger zwangsläufig nicht gespielt haben. Definitiv. Ich meine, die jetzt dann gehypt sind. Letztendlich ist ja die Diskussion, wird Persona 5 das neue Final Fantasy 7? Also, ja, so ein bisschen. Es wird definitiv das größte Persona aller Zeiten werden. Ich meine, Persona 3 und 4 sind alle damals ziemlich unter dem Radar gefahren, beziehungsweise Persona 4 wurde dann erst richtig groß, dann die Leute auf Giant Bomb das gespielt haben, Mundpropaganda und so weiter. Persona 4 ist jetzt viel größer als damals im Launch war. Also im Launch war es halt. Ja. Ich meine, vor allem ist es halt damals erschienen, als schon die PS3 und die Xbox 360 draußen waren. Ja. Aber Persona 5 wird definitiv das größte Persona ever werden. Und vielleicht wird es halt so dieses Final Fantasy 7, dieses Skyrim. Ich meine, natürlich wird es nie diese Verkaufszahlen erreichen auf Final Fantasy 7 oder Skyrim, aber es wird trotzdem... Es geht ja eher um das Prinzip halt, ne? Also es geht ja quasi um diese Sache, dass richtig. Das ist dieser eine Teil, der die Franchise plötzlich... definitiv das erste Persona oder das erste Shin Megami Tensei werden. Richtig, genau. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich damit habe, was ich das Gefühl habe, halt so selbst wenn Leute so... Also wenn man sich... Also bei manchen Trailern kann ich verstehen, wie sich Leute davon gehypt fühlen. Auch bei Diablo zum Beispiel war es schwierig, aber zum Beispiel so die Skyrim-Trailer, weißt du? Wo man halt so sieht, wie man gegen Drachen kämpft und so gedödelt. Da kann ich halt direkt nachvollziehen, 1:1, warum Leute das begeistert. Aber gerade in dem Fall habe ich das Gefühl, zum einen ist es wirklich etwas, was man noch nie gesehen hat. Ich habe das Gefühl, gerade dieser Anime-Stil mitten im JRPG ist etwas, was ich zwar tatsächlich in dieser Form, glaube ich, noch nicht gesehen habe, einfach weil ich diese Spiele noch nicht gespielt habe, aber gleichzeitig, was für mich auf so einer rudimentären Ebene Sinn macht, dass ich nicht davon überrascht bin. Weißt du, was ich meine? Also nicht dieses von wegen so, wow, das habe ich noch nie gesehen, sondern von wegen so, naja, das ist halt so, genau so, so stelle ich mir JRPGs vor, so ungefähr. Ich als Laie, der keine Ahnung hat, stelle mir vor, so sehen die aus. Und dann ist halt, wie gesagt, dieses Problem, das Gefühl habe, es ist halt schwer, ein japanisches Spiel, das halt so sehr auch von seiner Mechanik lebt, was ja super lobenswert ist, ich mag das ja total, aber so ein Spiel, das eben so von sehr von seiner Mechanik lebt und nicht davon, dass man als Typ mit einer riesigen Streitaxt gegen Drachen kämpft, das ist halt schwer, die Faszination in einem Trailer von 2-3 Minuten zu vermitteln. Ich glaube natürlich, ich glaube nicht, dass der absolute Casual Gamer jetzt diesen Trailer gesehen hat und B, klar, ungefähr versteht, um was es darum geht, weil ich schon das Gefühl habe, die Leute, die jetzt eigentlich an sich vielleicht mit JRPGs entweder A abgeschlossen haben oder B noch nie was damit zu tun hatten, die trotzdem das Gefühl haben, sie kennen zumindest etwas, was Final Fantasy 7 vielleicht zum Beispiel ausmacht. Sie wissen ungefähr, welche Gameplay-Elemente da drin enthalten sind. Wenn Leute dann trotzdem sagen, ja, es gibt genug Leute in Hardcore-Fund, die halt sagen, kann nichts mit Animes anfangen, ich kann nichts mit japanischen Spielen anfangen, ich kann nichts mit JRPGs anfangen, aber Persona 4 ist eines der besten Spiele aller Zeiten, dann hat das eben schon was zu sagen bei vielen Leuten, die das Gefühl haben, okay, vielleicht macht das dann vielleicht doch ein paar Sachen im Genre anders als alle anderen und ja, das tut es auf jeden Fall. Also, das glaube ich definitiv, ja. Das glaube ich auch gerne. Also ich meine, das, was du mir bislang davon erzählt, ist klar, es ist Persona auch schon unter JRPGs schon was Besonderes, was Spezielles halt, ja, definitiv. Ich meine, Persona hat es halt geschafft, seine eigentliche Mutterserie sozusagen zu überholen an Popularität. Ja, das stimmt. Als Spin-off. Ja. Ja, ich würde sagen, wir müssen aber vielleicht irgendwann mit der Folge anfangen. Wir sind schon bei 20 Minuten und haben mal wieder nur so, Dinge, über die wir gerade reden wollen. Ist ja aber auch schön. Ich meine, es geht um Spiele, wir reden über Spiele, wunderbar. Jetzt haben wir schon Evolve und Persona 5 abgearbeitet. Ist doch klasse. Dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal in die Folge ein. Ich kann ja mal eine kurze News-Übersicht geben. Wir haben ja schon letzte Folge angekündigt, was wir dieses Mal im Hauptthema machen werden. Entsprechend ist dann natürlich auch in den News was dabei, was dazu hinführt. Aber anfangen werden wir jetzt grundlegend erstmal mit einem Interview, das Peter Molyneux gegeben hat, beziehungsweise hauptsächlich eigentlich eher mit dem letzten Projekt von Peter Molyneux, nämlich Goddess, das ja so ein bisschen eine Mischung zwischen in der Versenkung verschwunden und die allgemeine Frage, was da gerade mit passiert, das sollte ja eigentlich schon fertig sein. Ja, da gab es eben gesagt ein Interview, es kam da in dem Interview so einiges raus, was eben die Entwicklung von Goddess angeht. Es ging vor allem auch um die Person, die eben damals dieses Preisausschreiben in Anführungsstrichen gewonnen hat und damit quasi so eine Art Gott in der Gotteswelt werden sollte. Alles super interessant, da wird euch Joe mehr zu erzählen gleich. Dann werde ich weitermachen mit der GT Academy, der Gran Turismo Academy. Nochmal zusammenfassen, was genau das ist, weil es da gerade einen sehr schönen Anlass gibt, da nochmal drüber zu reden. Es gab nämlich gerade zwei Gewinner der GT Academy, die an einem relativ renommierten, oder was war einem ziemlich renommierten Rennen teilgenommen haben für Nissan und mit ihrem Team den ersten Platz belegt haben. Also sehr, sehr interessant, definitiv. Und dann reden wir als letztes noch über Nintendo und die neue Politik zu Let's Play-Videos. Da gab es ja letztens eine relativ große Ansage, wie das in Zukunft laufen wird. Dann haben sich auch einige renommierte und bekannte Let's Player, renommiert ist natürlich schwierig bei sowas, aber sagen wir mal bekannte Let's Player, dazu geäußert. Vor allem auch PewDiePie, glaube ich, das werden wohl die meisten mitgekriegt haben. Und ja, darüber werden wir dann auch nochmal reden und das wird dann auch in das Hauptthema der Folge einführen. Wir haben ja schon das letzte Mal gesagt, wir wollen diesmal über Let's Plays reden. So ein bisschen als Aufhänger natürlich, wie gesagt, diese ganze Let's Play-Nintendo-Politik. Aber auch allgemein einfach über Let's Plays, über die Faszination von Let's Plays, vielleicht so ein bisschen die Frage stellen, warum gucken Leute überhaupt Let's Plays, was macht Let's Plays letztendlich aus? Und was sind sie auch ein Stück weit vielleicht in der modernen Spielindustrie, beziehungsweise hauptsächlich in den modernen Spieleberichterstattungen? Die nehmen ja durchaus auch einen Platz ein, wenn man sich anguckt, dass PewDiePie in einem Jahr irgendwie ungefähr 4 Millionen allein durch seinen Let's Play-Channel einnimmt, dann muss man ja schon sagen, dass da eine riesige, ja, sagen wir mal, ein riesiges Gewicht einfach mittlerweile auch dahinter steht. Das ist Meinung, das sind Millionen von Leuten, die ihm dabei zugucken, wie er seine Spiele spielt. Das ist also durchaus relevant für uns und da wollen wir einfach mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Super spannendes Thema, definitiv. Und das ist auch schon ein long time in the making, habe ich das Gefühl, weil wir da schon das öfter mal drüber geredet haben, dass wir beiden gerade diese Faszination vielleicht nicht ganz nachvollziehen können und auch deswegen ganz gerne mal drüber sprechen würden. Wird definitiv spannend, aber dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein mit Peter Molyneux, der ja den meisten durchaus ein Begriff sein sollte und das, was so synonym mit seinem Namen meistens irgendwie gleich im Kopf aufpoppt, das ist dann auch hier sehr, sehr präsent auf jeden Fall. Erzähl mal, was genau jetzt gerade passiert ist. Also vielleicht für die Leute, die nicht mehr genau wissen, was sich bei Goddess handelt. Also Goddess war ein Kickstarter-Projekt von Peter Molyneux neues Studio, nachdem er Microsoft verlassen hat, nämlich 22 Cans. Das wurde 2012 erfolgreich gefundet mit über einer 500.000 Pfund. Sie wollten ungefähr 400.000 Pfund haben. Es sollte eben ein neues Gott-Spiel sein, für das Peter Molyneux ja vor allem bekannt ist und es sollte ein vor allem für PC und auch eine Mobile-Version sollte gemacht werden, wobei im Kickstarter gesagt wurde, dass die PC-Version aber auf jeden Fall die Lead-Version sein wird und auf die man sich auch fokussieren wollte. Und daneben gab es dann auch noch, ich glaube, darüber haben wir auch im Podcast geredet, haben sie eine Mobile-App veröffentlicht, die nannte sich Curiosity. Das Spiel bestand einfach nur daraus, dass man an einem riesigen Würfel, der aus vielen kleineren Würfeln besteht, eben zusammen mit eben allen anderen Usern diese Würfel eben durch Touch eben löscht. Und derjenige, der den letzten Cube, den in der Mitte nämlich tappen sollte, der sollte dann eben ein Gewinner sein. Und laut Peter Molyneux, der war das damals so, dass er gesagt hat, der Preis wird etwas sein, was das Leben dieses jemanden verändern wird für immer. Ja. Und der aktuelle Stand ist, ich meine, wir haben jetzt 2015. Das Spiel sollte eigentlich in ungefähr 9 Monaten bis einem Jahr fertig sein. Der aktuelle Stand ist, es gibt eine Mobile-Version. Die Mobile-Version ist aber nicht das, was ungefähr, was das Spiel sozusagen auf dem PC ist. Es ist eher so ein klassisches Free-to-Play-Spiel, wie man sich es auf so einem Handy eben vorstellt oder wie man es eben kennt. Sie haben auch ein paar Monate nach dem Kickstarter dann angekündigt, dass die Mobile-Version dann auch unter einem Publisher laufen wird, obwohl sie ja schon bei Kickstarter waren. Die Steam-Variante war nicht davon betroffen, aber die Mobile-Version eben schon. Das hat schon einige Leute vor den Kopf gestoßen. Die PC-Version ist, glaube ich, seit 2013 im Steam Early Access verfügbar, aber noch weit von dem entfernt, von dem, was eben geplätscht wurde. Es fehlt zum Beispiel noch der komplette Multiplayer-Modus. Auch Linux wird noch nicht unterstützt, obwohl das als letztes Stretch-Goal damals erreicht wurde. Und wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr erreicht werden, weil wie rausgekommen ist, läuft Goddess auf einer Middleware, die Linux gar nicht unterstützt. Was schon mal sehr fragwürdig ist. Bestimmte Pledge-Rewards sind immer noch nicht fertig bzw. ausgeschickt worden. Und es sieht also nicht ganz so gut aus, vor allem weil auch laut vielen Medienberichten der Hauptteil des Teams bereits an einem neuen Spiel arbeitet von Molyneux, nämlich The Trial für Mobile. Und es gibt jetzt super viele Kontroversen. Also Eurogamer hat dann einen Artikel gepostet, wo sie nämlich den jungen Mann, der damals dieses Curiosity gewonnen hat, haben sie interviewt. Also was er eigentlich sein sollte, ist, er sollte im Multiplayer-Modus, wo sich also verschiedene Götter gegenseitig bekämpfen, sollte er ein Gods among Gods sein. Also er sollte dann wirklich die Möglichkeit haben, bestimmte Regeln des gesamten Spiels sozusagen zu verändern, als Gott über Götter. Und was noch viel Besonderes oder besonderer war, er sollte eigentlich 1% der Revenue, die aus diesem Spiel dann generiert werden, erhalten. Als Ja, weil Gott er ja auch among wirklich, Gods, er richtig. nimmt ja auch wirklich Einfluss auf, sagen Richtig. wir mal, das Balancing des Spiels, wie das Spiel Ja. sich spielt und so ein Kram. Also ja, er sollte beteiligt sein, weil er eben Und arbeitet. dadurch, dass der Multiplayer eben bis heute noch nicht existiert, hat er bis heute davon noch keinen Penny gesehen. Also das Interview ist sehr, sehr interessant. Also der Typ ist auch keineswegs jemand, der jetzt irgendwie sagt, ich reg mich jetzt voll darüber auf, das ist mein gutes Recht, sondern er sagt halt, naja, wenn es halt nicht ist, dann ist halt nicht. Er war schon interessiert daran, aber er hat jetzt nicht das Gefühl, oh Gott, er ist jetzt mega pissy oder so weiter, aber ist auf jeden Fall trotzdem ein sehr interessanter Artikel darüber, wie er halt das wahrnimmt, wie er sich behandelt fühlt. Und Molyneux hat dann auch darauf reagiert, so ja, also sie haben ihn anscheinend dann irgendwie mittlerweile nicht mehr wirklich kontaktiert, er weiß nicht, wo das Team steht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Molyneux meinte, ja, man hat es einfach ist halt einfach bei all der Arbeit halt ein bisschen untergegangen und so, und er schuldigt sich auch dafür. Und das reihte sich aber auch in diese ganz andere Misere über dieses Spiel ein. Und dann gab es jetzt auch letztens ein ganz, ganz langes Interview auf Rock, Paper, Shotgun, wo Molyneux richtig unter Kreuzfeuer genommen wird. Also die erste Frage des Interviewers, sie haben über Telefon das Interview geführt, war: Herr Molyneux, sind Sie ein notorischer Lügner? Beziehungsweise ein pathological liar, also ein pathologischer Lügner. Und ja, ungefähr in diesem Stil geht das ganze Interview weiter. Also da wird keine Rücksicht auf ihn genommen. Und wenn man sich das Interview durchliest, also da wurden, also Molyneux wird immer vorgeworfen, dass das mehr verspricht, als er halten kann. Das, was fast schon dahin führt, dass man sagt, er lügt einfach Leute einfach direkt an. Und wenn man sich dann da durchliest, so, ja, wir wussten, das Geld würde nicht reichen, warum haben sie dann gesagt, dass sie dieses Geld wollen? Ja, man darf ja bei dem Kickstarter nicht zu viel wollen und so weiter, und sonst plätschen die Leute ja nicht. Und dann ging es darum, warum das Spiel immer nicht fertig ist. Ja, sie wissen ja, Spieleentwicklung dauert halt wie bei Filmen auch manchmal länger, als man denkt, und deswegen überrascht mich das auch gar nicht, dass es länger gedauert hat. Und dann war halt die Nachfrage, naja, warum sagen sie dann im Kickstarter, naja, wir brauchen nur 9 Monate dafür, und jetzt sind nach 2 Jahren immer noch nichts. Ja, das passiert halt, das war eh vielleicht ein bisschen unrealistisch, ja, warum haben sie dann gesagt, naja, aber in dem Moment habe ich wirklich daran geglaubt, dass wir das schaffen. Und das wird dann nur noch lustiger, wenn man halt liest, ein paar Absätze vorher sagt er noch, naja, sie kennen doch meine Entwicklungsgeschichte, außer Fable 3 haben sich alle meine Spiele verspätet. Und dass man sich dann fragen kann, wie konnten sie dann in dem Moment wirklich daran glauben, dass das diesmal anders sein sollte? Ja. Und ganz viele andere Sachen, wo du doch das Gefühl hast, Molyneux selbst ein bisschen verwirrt, Er sagt auch manchmal selbst, ja, ich weiß, ich bin ein schlechter PR-Mensch. Das ist ja mit Sicherheit auch, wenn man bedenkt, was er früher immer gesagt hat. Aber dann hat man das Gefühl, warum, irgendwann muss er es doch gelernt haben, dass das immer wieder dazu führt, wie es eben jetzt ist, dass Leute enttäuscht werden, vielleicht sogar richtig sauer sind darüber, dass bestimmte Sachen eben nicht so funktionieren, wie es nicht funktioniert hat. Früher waren es halt die Publisher, die sich damit rumärgern mussten. Heute sind das halt sehr super viele Spiele, die super viel Geld für dieses Spiel geplätscht haben und es bis heute nicht in einer Form erhältlich ist, wie es eigentlich hätte sein sollen. Er ist immer noch der Meinung, es wird fertig werden, aber viele Leute sind mittlerweile der Meinung, haben das Gefühl, okay, das ist einfach gelaufen. Also Gott, es wird einfach nicht mehr das werden, was es hätte sein sollen. Und also nachdem ich das Interview gelesen habe, ich habe auch gedacht, ist vielleicht ein bisschen harsch, aber irgendwie auch verdient. Und zum anderen aber merkt man auch, ohne jetzt irgendwie ihn verteidigen zu wollen, man merkt Molyneux an, er sagt, also er verspricht nicht deswegen so viel, weil er einfach ein notorischer Lügner ist, sondern weil ich das Gefühl habe, er ist wirklich sehr passionate über, also er ist wirklich ein leidenschaftlicher Videospielentwickler. Er möchte, dass diese Spiele, die er macht, wirklich so werden, wie er sich vorstellt. Und leider kann er. Und er glaubt auch, ja, vor allem. Er glaubt auch wahrscheinlich dran, aber auch wenn er eigentlich weiß, realistisch gesehen ist das nicht möglich. Und er hätte gut daran getan, auch mal vielleicht ein bisschen weniger einfach mal seine Klappe zu halten. So gesehen. Ja. Weil jetzt ist halt natürlich, ja, in den letzten Tagen sind viele Artikel dazu veröffentlicht worden. Er hat auch zum Guardian zum Thema gesagt, er wird keine Interviews mehr geben. Anscheinend hat er 2 Tage danach nochmal ein Interview gegeben. Also er kann es einfach nicht lassen, mit der Presse zu reden. Und ja. In der Tat. Es ist halt schwierig, also ich muss auch sagen, es ist einfach ein schwieriges Thema. Erstmal, grundlegend mag ich Peter Molyneux. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag. Ich kenne seinen Track Record, ich war bislang von keinem seiner Spiele wirklich überzeugt oder begeistert. Von keinem außer, und das ist jetzt ja quasi der große Throwback, außer eben das, was er eben als allererstes gemacht hat, sein allererster Gott-Simulator quasi, der ja auch die Inspiration letztendlich für Gottes jetzt ist. Darüber hinaus habe ich letztendlich, glaube ich, nie wirklich ein Spiel von ihm gespielt, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, das war jetzt ein wirklich gutes Spiel. Dungeon Keeper. Ja gut, Populous halt und Dungeon Keeper wahrscheinlich. Und ich meine, das erste Theme Park hat er ja auch mitgemacht. Ich weiß gar nicht, ob er Dungeon Keeper 2 überhaupt gemacht hat. Ich weiß nicht mehr. Damals war er bei EA, da bei Dungeon Keeper. Ja, ich glaube, Dungeon Keeper 2 hat er, glaube ich, nämlich schon gar nicht mehr gemacht. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, das müssen wir nochmal nachschlagen. Ich glaube, Dungeon Keeper 2 hat er gar nicht gemacht. Was ja definitiv das bessere der beiden Spiele ist, aber trotzdem, Dungeon Keeper 1 war auch schon gut. Aber es ist tatsächlich so, dass er mit Populous 2 und eben Dungeon Keeper und vielleicht ein bisschen Theme Park, das sind so die Spiele, die noch einigermaßen so funktioniert haben. Und Dungeon Keeper 2 ist tatsächlich ein fantastisches Spiel, aber trotzdem ist es halt so, dass alles, was danach kam, das ganze Black and White Fable, das waren immer viele Versprechen mit wenig letztendlich dahinter. Aber ein Stück weit habe ich ihn trotzdem immer gemocht und auch war ein bisschen bewundert eben für diesen Enthusiasmus. Und vor allem auch für ein Stück weit diese Kreativität, die er hat. Leider besitzt er halt oft genug nicht die Fähigkeiten, um diese Kreativität auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und auch wenn viele Leute ja am Anfang, als er dann Microsoft verlassen hat, gesagt haben, es kann auch sein, dass einfach Microsoft gelegen hat, dass sie ihm vielleicht nicht unbedingt so die Freiheit gegeben haben, die er gebraucht hätte, haben wir ja, glaube ich, damals auch schon gesagt, alle beide, wir glauben, dass jetzt wahrscheinlich erst die richtig schlimme Phase anfängt, wo er mit seinen Projekten völlig abschmiert, weil er niemanden mehr hat, der ihm auf die Finger guckt und sagt, jetzt so langsam müssen wir uns aber auch mal in Richtung eines wirklich spielbaren Spiels bewegen. Trotzdem, wie gesagt, ich mag den Typen eigentlich an sich schon und deswegen habe ich auch das Gefühl, gerade in diesem Interview, wo man das Gefühl hat, er wird schon sehr in eine Ecke gedrängt und auch wenn es ein bisschen hart ist, ist alles verdient, habe ich trotzdem das Gefühl, im Nachhinein gehe ich nicht mit diesem Fadenbeigeschmack raus von wegen, er hat die Frage gestellt bekommen, sind Sie ein notorischer Lügner? Und darauf geantwortet, nein, nein, bin ich nicht und ich kaufe sie mich ab, sondern alles, was er in diesem Interview gesagt hat, haben mir noch mehr dieses Bild im Kopf eingebrannt. Er ist einfach ein bisschen treu doof. Er ist passioniert und fast ein bisschen blind aufgrund seiner Passioniertheit. Das ist dieses, ich glaube ihm tatsächlich, wenn er sagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Aussagen getroffen habe, habe ich 100% angeglaubt, dass wir es hinkriegen. Dass er so optimistisch einfach als Person ist, dass er auch nach 15 Mal Scheitern mit denselben Fehlern immer noch beim 16. Mal glaubt, nee, diesmal kriegen wir das hin. Und deswegen wird er mir da noch nicht unsympathisch damit. Ich finde es auch klasse, dass es durchgezogen ist, das Interview. Auf jeden Fall. Also er hat sich dem Ganzen ausgesetzt für bestimmt locker 1,5 Stunden oder so. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, er hat zwar kenne ich die beste Figur gemacht, aber er hat auf jeden Fall, wie gesagt, bei mir nicht diesen... Er hat bei mir immer noch einen halbwegs positiven Eindruck. Ich habe ein bisschen tat er mir leid, auch wenn er alles verdient hätte, was er da an Fragen vorgesetzt gekriegt hat. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, er ist halt immer noch dieselbe Person in meinem Kopf. Dieser leicht verwirrte, professorenhafte Videospielentwickler, der sehr viel Passion übrig hat für sein Thema, aber sehr wenig wirkliche Struktur und Disziplin, um es auch so umzusetzen, wie es eigentlich sein müsste. Ist auf jeden Fall sehr lesenswert, das Interview definitiv, also beide Interviews. Von daher, wir werden ja dazu verlinken, guckt euch das einfach mal an. Was jetzt letztendlich aus Gottes wird, ist jetzt halt die Frage, ne? Da müssen wir jetzt halt abwarten. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dann auch Russland, also selbst der Lead-Designer, der Neue, der jetzt auch im Forum einen recht ehrlichen Beitrag verfasst hat, gesagt, er weiß nicht mit denen, also sie haben auch nicht mehr wirklich so die finanziellen Ressourcen, um also das die Gelder für das Spiel, für das, was für das Spiel oder von Kickstarter eingenommen ist, ja schon lange aufgebraucht. Ich weiß ja nicht. Ich würde nicht mehr drauf wetten, dass da noch ein richtig fertiges Spiel rauskommt, so nee. Sehr, ja. Auch beteuert, dass das noch der Fall sein wird. Ja, das stimmt schon. Ist auf jeden Fall so. Ich meine, Hoffnung nicht aufgeben natürlich, aber ja, es ist vollkommen korrekt. Ich rechne da auch nicht mehr wirklich mit, dass das noch passiert. Aber ja, warten wir mal ab. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Als nächstes, wie angekündigt, die Gran Turismo Academy. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, Gran Turismo ja, ist ja vom Prinzip her eines der, glaube ich, mit unter anderem beliebtesten realistischen, Rennspiele aller Zeiten so ungefähr. Gran Turismo 6 ist nicht umsonst immer noch, beziehungsweise 5 war ja, wie lange war 5 gewartet? Lange. Jahre und trotzdem gab es immer noch Hype da drum. Ist halt ein großes Spiel auf jeden Fall. Dazu muss man halt sagen, 1 und 2 auf der PS1 waren damals halt revolutionär. Absolut, ja, definitiv. Und das sind bis heute, wie gesagt, immer noch extrem realistisch als Simulationsspiele, glaube ich, auf Konsolen auf jeden Fall umgeschlagen. Ich meine, heißt ja nicht umsonst The Real Driving Simulator, so nennen das ist ja der Untertitel des Spiels. Das ist ja auch der Anspruch von Polyphony. Ja, aber in der Tat. Und ja, und weil es eben so realistisch ist und weil man ja immer mehr natürlich auch ein bisschen versucht, vielleicht auch reellen Sport mit virtuellem Sport zu vermischen, wie man das jetzt zum Beispiel bei League of Legends ja quasi sieht und bei den ganzen anderen E-Sport-Sachen, ist das jetzt quasi der Schritt, der das nicht so ist, der nicht versucht quasi virtuelle Sportarten als Sportarten zu etablieren, sondern sagen, wir nehmen virtuelle Sportler und machen sie zu echten Sportlern. Das ist letztendlich die Gran Turismo Academy. Es gibt ein eigenes Leaderboard bei Gran Turismo, wo sich eben Leute für qualifizieren können und in diesem Leaderboard wird dann eben unter den besten Gran Turismo-Spielern der Welt ungefähr. Die fahren gegeneinander auf diesem Leaderboard und wer am Ende der Saison quasi auf Platz 1 ist, der kriegt eben durch diese Gran Turismo Academy eine spezielle Chance, eine, sagen wir mal, Ausbildung in Anführungsstrichen zu kriegen, beziehungsweise halt eben, ja, der wird von Polyphony, beziehungsweise wahrscheinlich eher den Publisher, eben ausgeflogen. Der kriegt auf einer echten Rennstrecke ein echtes Rennauto, darf dann eben da seine Runden fahren, kriegt eben, wie gesagt, eine richtige Anweisung und kriegt eben auch die Chance auf einen Platz eben in einem der größeren Ausdauer-Touring-Rennen quasi. Zum Beispiel eben das berühmteste davon, 24 Stunden von Le Mans. Das ist jetzt eben auch schon die letzten Jahre der Fall gewesen. Das Programm gibt es schon seit einiger Zeit. Und jetzt gerade, warum es jetzt wieder in den News quasi ist, ist, dass jetzt gerade ein Event vorbeigegangen ist, nämlich die RGN Motorsport Nissan GTR 35, also ein großes Rennen einfach, das in New South Wales stattfindet, ist auf jeden Fall neben Le Mans eines der größten Rennen auf jeden Fall in diesem Bereich. Und zwei der ehemaligen Gewinner der GT Academy sind da eben mitgefahren, nämlich einmal der Belgier Wolfgang Reib und der hat 2012 gewonnen und ein Deutscher, nämlich Florian Strauß, der hat 2013 das gewonnen. Die beide haben eben einen Platz im Nissan-Team gekriegt und sind eben auch für Nissan gefahren und Nissan hat letztendlich gewonnen. Sie waren zwar leider nicht diejenigen, die quasi am Ende am Steuer saßen, als über die Ziellinie gefahren wurde, aber sie waren eben, wie gesagt, Teil dieses Teams und sind damit also Teil eines, ja, sind im Prinzip ja eigentlich fast schon professionelle Rennfahrer, müsste man sagen. Schließlich haben sie eines der größten Rennen gewonnen. Auch für Le Mans rechnen sich die Chancen ganz gut aus. Da sieht es so aus, als ob eben ein Gewinner aus 2011, ein Holländer, ebenfalls wahrscheinlich einen Sitz kriegt und eben mitfahren darf. Und das ist quasi tatsächlich, ja, so ungefähr ein bisschen ein Stück weit der Beweis, auch wenn es natürlich sehr gestreckt ist, dass man tatsächlich eben dieses, ja, Fähigkeiten, die man in Videospielen lernt, sind zum Teil eben doch übertragbar auf die echte Welt. Natürlich mit einer gewissen Übertragungsleistung, aber gerade wenn man eben ein realistisches, so krass realistisches Rennspiel spielt, zum Teil auch eben mit der entsprechenden Peripherie, also mit Pedalen und einem richtigen Lenkrad, dann lassen sich diese Fähigkeiten durchaus übertragen. Und die GT Academy hat das ja nun schon, wie gesagt, seit Jahren bewiesen. Und jetzt haben wir natürlich tatsächlich die ersten Gewinner eines großen Rennens, die eben rein über das Videospiel zum Rennfahren gekommen sind. Und das ist, finde ich, tatsächlich ziemlich spektakulär. Es war nicht so, dass die bislang unerfolgreich waren, so ist es nicht. Also wir erwähnen jetzt quasi spezifisch diesen Titel, weil sie ihn eben gerade, wie gesagt, gewonnen haben und weil es eben ein sehr großes Ding ist, weil es ein großes Rennen ist. Aber grundlegend ist es schon so, dass einige dieser Absolventen und Gewinner eben dieser Akademie durchaus auch schon die letzten Jahre immer mal wieder teilgenommen haben am größeren Rennen und auch durchaus erfolgreich waren. Das ist jetzt so ein bisschen quasi das Sahnehäubchen, das ist so die Krönung dieses ganzen Efforts so ungefähr. Super spannend auf jeden Fall, sehr, sehr interessant und auch in Zukunft eben, wie gesagt, durchaus zu beobachten das Ganze. Mal gucken, wie sie jetzt dieses Jahr in Le Mans eben abschneiden, eben wieder mit dem Nissan-Team auch. Ja, ist super interessant für alle Leute, die eben sehr, sehr interessiert und sehr, sehr passioniert Gran Turismo spielen. Und das vielleicht noch nicht wussten, es gibt tatsächlich die Chance, echter Rennfahrer zu werden. Einfach so gut sein, dass man in das gesonderte Leaderboard kommt und mit den Besten der Welt um den ersten Platz fahren. Und schon hat man eine Chance, tatsächlich einfach mal einem echten Rennauto, einem echten Rennen teilzunehmen und gegebenenfalls auch zu gewinnen. Also wirklich super, super interessantes Ding eigentlich. Und mir war das auch gar nicht so bewusst. Also ich kannte die GT Academy, aber ich hatte das nicht alles mehr so direkt im Kopf. Jetzt, wo ich diese Story nochmal gehört habe, mir nochmal durchgelesen habe, was da die letzten Jahre so passiert ist, echt krass auf jeden Fall, dass das tatsächlich so erfolgreich ist auch. Ja. Dass diese Transferleistung tatsächlich so gut erbracht werden kann. Ja, nur mal mehr kurz verbessern, weil er vorhin statt dem Namen des Rennens den Namen des Siegerautos genannt hat. Oh ja, tatsächlich, du hast recht. Das Rennen ist nämlich das Bathurst 12 Hour. Ja, du hast recht, du hast recht. Oh ja, ja, ja, natürlich. Ja, ich habe ja schon gesagt, sie sind für Nissan gefahren. Ja, das hätte mir auffallen müssen. Ja, aber das ist, ist auf jeden Fall super beeindruckend, also es gibt viele Gewinner von den letzten Jahren, von denen ich auch weiß, dass die immer noch im Rennsport tätig sind. Die meisten fahren immer noch für Nissan, also das ist ja eine Kooperation mit Nissan. Nissan hat ja da auch eine sehr große Academy und es gibt noch einige Fahrer, die eben diese Academy damals gewonnen haben, die noch im Rennteam mit drin sind, teilweise auch in anderen Klassen fahren. Und ja, ich würde halt auch sagen, ich meine, Rennspiel ist natürlich in dem Sinne ein bisschen speziell. Ein FIFA-Spieler wird nicht automatisch einen guten Fußballer, aber dadurch, dass natürlich, sagen wir mal, ein Rennspiel so gut auf einer Konsole oder eben auf dem PC eben zu simulierbar ist, eben auch mit der entsprechenden Peripherie, ist es natürlich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eben dann auch Leute eben dann von der Konsole eben einfach auf die richtige Rennstrecke kommen. Vor allem, weil ich ja bei einem Kumpel in Japan, als ich da war, der spielt ja auch super viel Gran Turismo, hat auch ein Lenkrad. Ich meine, ich habe vorher noch nie mich wirklich mit Rennspielen, Lenkrädern so beschäftigt, aber die Art und Weise, wie dann auch sich das Lenkrad wirklich anfühlt, wenn man wirklich mal von der Strecke abkommt und dann wirklich Schwierigkeiten hat, das Lenkrad gerade zu halten. Und so. Also ja, und wenn man dann noch ein bisschen mehr Geld hat, dann noch einen richtigen Sitz hat, vielleicht auch noch mit bestimmten Vibrationsfeedback und so weiter. Ich wüsste nicht, warum das jetzt noch so weit weg sein sollte dann vom richtigen Ding. Also viel näher kommst du wahrscheinlich mit der Simulation, ohne jetzt eben eine VR-VR-Brille einfach noch zusätzlich definitiv nicht an das Fahrgefühl ran. Ja, das sagen ja schon einige Leute gerade, weil auch die Cockpit-Ansichten ja immer realistischer werden. Und tatsächlich, ich glaube, wenn man mal so eine VR-Brille auf hat und dann eben mit Lenker und allem drum und dran und wahrscheinlich noch vibrierendem Sitz, ich glaube, dann bist du wirklich tatsächlich, wenn du da mal von der Strecke abkommst, dann kannst du, glaube ich, durchaus Panik kriegen. Das könnte tatsächlich noch sehr interessant werden, gerade auch für solche Spiele, ja, auf jeden Fall. Ist, wie gesagt, auch naheliegend, dass es dann eben entsprechend sich durchaus übertragen lässt, weil es eben schon so krass realistisch ist. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten News-Nachricht und eben dem Aufhänger fürs Hauptthema, nämlich Nintendo und seiner Let's Play-Politik. Die haben sich jetzt schon ein bisschen länger her, dass sie sich geäußert haben. Wir haben es jetzt ja quasi aufgehoben für die Folge, weil wir es eben auch im Hauptthema bearbeiten wollen. Kannst du mal zusammenfassen, was genau sich jetzt eigentlich letztendlich geändert hat, beziehungsweise wie es auch vorher war? Also letztendlich, es geht um das Nintendo YouTube Creators Program, was sie jetzt vor ein paar Wochen vorgestellt haben. Und zwar hat Nintendo ja, sagen wir mal, unter den größeren Publishern ein recht, spezielle Beziehung mit Monetisierung. Heißt eigentlich Monetisierung im Deutschen? Ich glaube, du kannst es auf jeden Fall sagen. Ich glaube, die Leute wissen ja, was mit, also, ja. Also es geht um Monetization von eben Videos auf YouTube, die eben copyrighted Materialien enthalten. Und Nintendo hatte 2013 eben angekündigt, dass sie über das, ich glaube, es heißt YouTube Content ID Programm, eben alle Videos, die mit Nintendo gefleckt sind, eben das monetizen wollen, da geht das gesamte Revenue geht komplett an Nintendo. Das heißt, Let's Players oder eben andere Content Creators auf YouTube haben also keinen Cent von den Werbeeinnahmen ihrer Videos gesehen, sondern es ging alles an Nintendo. Das wurde damals schon von von vielen Let's Playern und Content Creator auf YouTube eben kritisiert, vor allem deswegen, weil im Vergleich dazu alle anderen großen Publisher und Firmen eigentlich keine Probleme damit haben, wenn Leute ihre Sachen monetize, solange bestimmte Regeln verfolgt werden, also die meisten haben einen bestimmten Regelkatalog, aber die sind normalerweise nicht, also recht erstens A offensichtlich und B auch nicht besonders strikt in dem Sinne. Ich habe jetzt auch mal auf einer Liste geguckt, die einzigen Firmen, bekannteren Firmen, die noch so eine Policy haben, von dass sie eben keine Monetization von Videos erlauben, sind Quantic Dream, bei denen das meiner Meinung nach verständlich ist, weil deren Spiele quasi halbe Filme sind und wenn man denen zuguckt, quasi schon das ganze Spiel sieht. Ja. Und Remedy, was ich nicht so ganz verstanden habe, aber ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch nur wegen Alan Wake. Also ich meine, die alten Spiele wie Max Payne 1 und 2, da waren Let's Plays noch nicht relevant. Ich habe in meinem Leben noch kein Remedy-Spiel gespielt, ich habe keine Ahnung. Ja, klar. Wie gesagt, Alan Wake ist halt diese ganze Episodensache und so ein Kram auch recht cineastisch wahrscheinlich deswegen, aber ja. Stimmt schon. Und jetzt haben sie eben Nintendo jetzt ein neues Programm angekündigt, was das Ganze eben besser machen soll. Und zwar sind sie sozusagen bereit, mit den YouTubern eben die Ad-Revenue zu teilen. Und zwar soll es eben so passieren, dass man sich für dieses Programm registrieren muss. Man kann entweder einen ganzen Channel oder einzelne Videos registrieren. Wenn man einen Channel registriert, der sozusagen nur Nintendo Videos beinhaltet, dann erhält der YouTuber 70% von dem Revenue und für Einzelvideos 60%. Wenn man einen Channel registrieren will, bedeutet das aber, dass dieser Channel wirklich nichts anderes haben darf, außer Nintendo-Spiele. Das heißt, alle Spiele, die nicht von Nintendo sind, müssen, oder Videos von Spielen, die nicht von Nintendo sind, müssen von dem Channel gelöscht werden und obendrein auch die Nintendo-Spiele, die nicht auf einer von Nintendo veröffentlichten Whitelist sich befinden. Das heißt, Monetisierung ist nur für die Spiele möglich, die Nintendo selbst auf dieser Liste angegeben hat. Und wenn man durch diese Liste geht, merkt man, dass diese Liste doch, selbst im Vergleich mit dem, was Nintendo im First-Party-Bereich hat, sehr mau ist. Zum Beispiel sind nur 10 Wii U-Spiele drin. Ich habe jetzt mal ungefähr beim ersten Durchgucken mal so überlegt, so was für große Spiele denn nicht enthalten sind. Da sind zum einen alle Smash Bros. Spiele, egal für welche Konsole, alle Pokémon-Spiele sind davon betroffen. Animal Crossing New Leaf auf dem 3DS, was mega erfolgreich ist, auch glaube ich gerne gestreamt wird, weil das auch so ein Sandbox-Spiel ist. Und Bayonetta 2 zum Beispiel, jetzt um eins von den neueren Titeln zu nennen. Und es gab zwar Leute, die gesagt haben, ja, es ist zwar besser als früher, als sie noch alles gekriegt haben, aber es ist trotzdem immer noch nicht so weit, wie viele gehofft haben, dass Nintendo gehen würde, vor allem wenn man sich im Vergleich wie alle anderen eben das eben handhaben. Und da haben sich auch ein paar sehr bekannte Let's Player dazu geäußert. Der bekannteste unter denen wahrscheinlich PewDiePie, der dann gesagt hat, er kann das absolut, also es ist absolut legitim von Nintendo, dass sie es tun, weil es de facto es auch so ist. Sie haben das Recht dazu, solch so ein Programm eben einzuführen, ihr Copyright zu schützen. Aber er sagt halt auch, naja, aber andererseits, heutzutage, solche Let's Plays funktionieren eben auch als Werbung. Er nennt da zum Beispiel Minecraft als Beispiel. Minecraft wäre nie so groß geworden, wenn es eben nicht Let's Player gegeben hätte, die eben auf diese Spiele erst aufmerksam geworden gemacht hätten. Let's Plays gelten, sind heute eben auch lukrative Werbung für die Publisher. Er ist halt der Meinung, dass für viele kleinere YouTuber, die eben auch auf dieses Ad-Revenue angewiesen sind, für die werden Nintendo-Spiele in Zukunft genauso eher nur eine niedrige Priorität haben, weil sie eben wissen, sie müssen da auf jeden Fall Revenue dafür abgeben. Sie müssen dann auch extra alles dann registrieren. Das dauert noch ein paar Tage, bis das dann auch von Nintendo gegreenlightet wird. Und er selbst sagt, er wird weiterhin auch Nintendo-Spiele streamen, weil er einer der wenigen ist, der in einer glücklichen Situation ist, nicht mehr wirklich abhängig von dem Ad-Revenue zu sein, weil er hält halt von allen anderen Videos so viel Geld, dass es ihm egal sein kann, ob er da jetzt 30-40% abgeben muss. Aber er ist halt der Meinung, es wird auf jeden Fall weniger Nintendo-Content geben, und es gibt auch viele Leute, die sagen, Channels, die sich bisher nur oder hauptsächlich mit Nintendo beschäftigen, müssen darunter leiden, weil sie dann die Wahl haben, okay, entweder ich muss alles, was nicht Nintendo ist, runternehmen, um eben noch 70% zu kriegen, oder ich muss halt alles mit den einzelnen Videos machen, obwohl ich schon mainly Nintendo mache, aber halt nicht nur. Also er sagt halt auch, viele machen halt auch noch Minecraft zum Beispiel neben Nintendo, weil es einfach Sinn macht. Und dementsprechend sind super viele Leute auf jeden Fall sehr unzufrieden damit. Ja, zu Recht auch. Also, das große Problem, ich meine, zum einen muss man natürlich dazu sagen, dadurch, dass es davor so war, dass man letztendlich 100% Ad-Revenue abgeben musste, zwangsläufig, ohne dass man sich da irgendwie groß gegen wehren konnte, das wurde einfach über diese Content-ID von YouTube eben einfach umgeleitet, das heißt, ne, das war einfach weg, ist natürlich in dem Sinne, in Anführungsstrichen, eine Verbesserung. Ich finde es allerdings auch relativ, wenn ich mir jetzt eben die Let's Play-Perspektive angucke, auch relativ einfach in Anführungsstrichen damit umzugehen, in dem wahrscheinlich aber viele Leute sagen werden, wenn sie nicht gerade bekannt dafür sind, dass sie reine Nintendo-Streamer sind, wohingegen, ne, was dann wieder bedeuten würde, sie könnten sich wahrscheinlich relativ einfach auch umstellen auf diese reine Nintendo-Ding. Nee, dann spiele ich halt nicht mehr wirklich viele Nintendo-Produkte. Es gibt genug Spiele da draußen, die sich gut streamen und vor allem auch dann eben das Let's Plays in Videos aufbereiten lassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute so krass auf Nintendo angewiesen sind, dass sie das eben machen müssen. Ein PewDiePie, der halt eben sagen kann, und das ist eben genau der Unterschied, mir kann es relativ egal sein, wenn es nur die Nintendo-Videos sind, dann passt das schon einigermaßen. Die gibt es so selten, dass man sagen muss, die meisten Leute betrifft es schon in der Art und Weise, wie das jetzt eben, oder wie auch eben PewDiePie das gesagt hat, das ist einfach zu großer Verlust für uns, wir streichen einfach Nintendo-Sachen aus unserer Let's Playliste. Ob Nintendo sich damit wirklich komplett ins eigene Bein schießt, sei mal dahingestellt. Nintendo ist ja, wenn man jetzt aus PewDiePies Perspektive ausgeht, PewDiePie ist in der guten Situation, dass ihm das egal sein kann. Nintendo ist es, glaube ich, ein Stück weit auch. Ja. Nintendo First-Party-Titel sind nicht auf Werbung angewiesen. In fast gar keiner Form, würde ich behaupten. Nintendo First-Party-Titel verkaufen sich einfach immer. Sie erscheinen eh nur Nintendo-exklusiv. Es gibt eh nur eine relativ kleine Userbase für die Wii U zum Beispiel. Und wenn ein Zelda keine Wii Us verkaufen kann, damit Leute das neue Zelda spielen können, dann hilft es auch nicht, wenn PewDiePie das spielt. Ich würde tatsächlich behaupten, dass Nintendo da eben entsprechend auch sich diese Sache eben nur wieder erlauben kann, weil sie eben halt leider Nintendo sind. Ich denke, dass, wenn ich da kurz einhaken kann. Klar, natürlich. Ich habe ungefähr die gleiche Meinung wie du. Ich glaube auch, dass aus meiner Perspektive Nintendo diese Werbung sonst nicht braucht. Jeder von uns kennt Zelda und weiß um die Qualität von Nintendo spielen. Aber man muss auch, wenn man das jetzt ein bisschen langfristig betrachtet, ich glaube, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich das Gefühl habe, die Jugend von heute wächst nicht mehr mit Nintendo auf, so wie wir das getan haben. Das heißt, solche Evergreens wie Mario, Legend of Zelda und so weiter, die für uns alle, wo wir das Gefühl haben, okay, wir haben es entweder in der Kindheit gespielt oder das war einfach in der Kindheit dieses große Ding, das ist es halt einfach nicht mehr. Und die Frage ist, heutzutage, man weiß von vielen Kindern, die eben, zum Beispiel dieser ganze Minecraft-Hype ist auch deswegen, weil Kinder auch natürlich Let's Players dabei zugucken, wie sie Minecraft spielen. Und ein Kind, das vielleicht nicht von seinen Eltern mitbekommt, dass die Legend of Zelda gespielt haben, dass es Legend of Zelda gibt, wird vielleicht dann trotzdem, wenn PewDiePie Legend of Zelda spielt, sagen, okay, dieses Spiel wirkt ziemlich cool. Er sagt auch, dass es ziemlich cool ist und eine ältere Reihe und so weiter, und gucken dann da eben rein. Und ich glaube schon, dass das natürlich wird es keinen großen Schaden geben, aber dass Nintendo sich da doch ein bisschen zumindest eine Chance verbaut, zumindest auch neues Publikum zu gewinnen. Weil, wie wir vielleicht nachher im Hauptthema auch eingehen werden, weil Let's Plays letztendlich de facto auch heutzutage oft das sind, was früher halt das reine Werbung oder eben News-Nachrichten oder so weiter waren. Leute kriegen von bestimmten Spielen oder vor allem halt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Casual Gamer kriegen oft erst von bestimmten Spielen und dann mit, weil das der YouTuber, dem sie eben auf YouTube folgen, eben spielt. Ja. Und deswegen so ganz ohne Konsequenzen, glaube ich, ist das, wird das nicht sein. Damit hast du auf jeden Fall recht, ja. Also, das würde ich auch sagen. Du hast natürlich recht. Grundlegend ist es, glaube ich, nicht mehr so, dass Nintendo diese krasse Position in der Hinsicht hat, dass es eben auch gerade bei den jungen Leuten keinerlei Werbung mehr braucht, ungefähr. Aber wenn ich es mir insgesamt angucke, die Werbung, die sie halt eben haben, auch für Zelda und immer noch ein Stück weit diese Zelda zum Beispiel allein als Name oder Mario oder so ein Kram, habe ich schon das Gefühl, dass sie alleine, dass sie zumindest nicht einfach auf die Werbung spezifisch von. Definitiv, also sie sind nicht auf jeden Fall, sie sind nicht so davon abhängig, wie jetzt zum Beispiel Indie-Entwickler das sind. Definitiv. Ja, da, gut, das ist natürlich der ganz krasse Gegenwurf, genau. Also Indie-Entwickler sind natürlich dann das ganz krasse Gegenbeispiel, die natürlich sehr darauf angewiesen sind. Ist auf jeden Fall schwierig einzuschätzen. Ich bin auch der Meinung, dass Nintendo da mal wieder ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Wie PewDiePie selbst sagt, es geht nicht darum, dass Nintendo da nicht auch was dran verdienen darf. Es ist ihr Produkt, es ist völlig legitim. Die meisten Leute nur, und das ist halt so ein bisschen das Problem, wissen genau, dass ihnen das nicht groß schadet, dass es trotzdem umsonst Werbung ist. Und dass es halt vor allem auch, glaube ich, ein Stück weit schlechte Publicity sein könnte, wenn sie eben gegen so etwas vorgehen und dulden es deswegen einfach. Genau wie sie halt eben Reviews dulden, die halt eben Teile des Spiels zeigen. Von daher. Ja, vorher muss man halt sehen, das Ganze wäre ja auch wäre auch nicht so groß, wenn man sagen könnte, naja, die anderen machen es ja auch. Der Ja. Fakt ist aber, die anderen machen es eben nicht. Ja, Also, schon. wenn man durch die Liste geht, ungefähr 95% von allen sind halt klar, es gibt Richtlinien, aber ansonsten sagen sie halt, ja, natürlich könnt ihr unser Zeug monetizen. Und deswegen ist es überhaupt worthwhile, sozusagen darüber zu berichten, weil wir das Gefühl haben, Nintendo geht einen Schritt, aber geht nicht den Schritt, den ungefähr 90% der Industrie gegangen ist, sondern traut sich noch nicht so ganz, den Schritt zu machen. Was Nintendo ähnlich sieht, mich überrascht das überhaupt nicht, aber ich kann auch schon nachvollziehen, warum YouTuber sagen, naja, weiß nicht, also gefällt uns nicht. Vor allem, ja, genau, und das ist ja die Sache. Ich meine, wenn du einen halbwegs erfolgreichen Let's Play-Channel hast, bist du wahrscheinlich nicht unbedingt nur mit Nintendo-Titeln unterwegs. Und da kannst du einfach sagen, naja, streiche ich halt die eben aus meinem Sortiment so ungefähr. Insgesamt glaube ich, ist es eher eine Lose-Lose-Situation. Die Let's Player verlieren halt eben Titel, wie zum Beispiel Pokémon oder so ein Kram, die sie wahrscheinlich sonst wirklich streamen würden. Ich meine, Pokémon ist ja sogar auf der Liste von, die darf man eigentlich gar nicht streamen. Das heißt also, das ist halt ein großes Problem für die und gleichzeitig ist es für Nintendo halt ein Problem, weil sie halt dadurch Werbung verlieren. Letztendlich habe ich das Gefühl, gibt es keinen Gewinner bei der ganzen Situation. Das ist halt einfach dumm. Nintendo hat da auch nicht genug von, dass man sagen könnte, das lohnt sich jetzt. Von daher, keine Ahnung, sehr, sehr kritisch, wenn wir das Ganze zu betrachten. Aber dann würde ich sagen, gehen wir auch über ins Hauptthema, wenn wir jetzt eh schon so ein bisschen daran kratzen. Wie wir schon gesagt haben, soll es heute eben um Let's Plays gehen. Wir werden nicht groß erklären, was Let's Plays sind. Ich glaube, das ist für die meisten relativ offensichtlich. Ein Speedrun zum Beispiel ist nicht unbedingt ein Let's Play. Let's Play ist einfach wirklich jemandem dabei zuschauen, wie er ein Spiel spielt. Die meisten Formate sind meistens eigentlich in mehrere Episoden aufgeteilt. Keine Ahnung, von 5 bis 500. Wo dann eben derjenige einfach immer wieder graduell weiter an dem Spiel spielt. Und eben eine gewisse Interaktion mit der Community hat. Ich glaube, so die bekanntesten Namen, wie zum Beispiel PewDiePie, haben wir gerade schon genannt. In Deutschland sind es wahrscheinlich Gronkh und Sarrazar, die da beide, glaube ich, als einzige wirklich gut Geld mit verdienen, auch dass sie eben diese Let's Plays machen, also wirklich einfach als Let's Player rein arbeiten. Uns geht es hauptsächlich, glaube ich, darum, wo diese Faszination fürs Let's Play an sich herkommt. Wir wollen zum einen, glaube ich, ein bisschen beleuchten, eben wie gesagt, die Begründung, warum gucken Leute überhaupt Let's Plays, warum spielen sie das Spiel nicht selber. Vor allem, weil wir eben, glaube ich, auch deswegen gerade das nicht verstehen, weil wir immer sagen würden, wir würden das Spiel gern selber eher spielen. Wir verstehen die Faszination nicht, weil wir das Gefühl haben, jemand anders dabei beim Spielen zuzugucken, kann schon Spaß machen. Aber meistens dann eher sowas wie, ich sitze neben dir zum Beispiel auf dem Sofa und gucke dir halt dabei zu, wie du ein Spiel spielst. Diese persönliche Interaktion, wirklich die direkte Interaktion, einfach wirklich mit dabei zu sein und wirklich direkten Einfluss zu haben. Und vor allem auch eben, wie gesagt, die Frage, was sind Let's Player in unserer heutigen Industrie vielleicht auch so ein bisschen? Wie wir schon gesagt haben, PewDiePie ist halt, wie gesagt, wenn er an dem Punkt, er weit über den Punkt hinaus, wo er sagen kann, ich bin nicht darauf angewiesen, Nintendo-Spiele zu spielen. Der Mann war einer der erfolgreichsten oder war der erfolgreichste, ich glaube letztes Jahr der erfolgreichste YouTube-Mensch überhaupt. Der hat eben, wie gesagt, an Werbeeinnahmen über 4 Millionen Dollar eingenommen in einem einzigen Er Jahr. hat 31 Millionen Subscriber, ich glaube, das ist der größte Channel auf YouTube. Das ist halt unglaublich. Also man muss sich halt, der Mann ist Multimillionär davon, dass er Videospiele spielt und die Videos auf YouTube hochlädt. Das heißt also, der ist einfach relevant. Natürlich ist der kein Reviewer, der ist niemand, der wirklich professionell Spiele objektiv bewertet, aber wenn der ein Spiel spielt und es macht ihm keinen besonders großen Spaß und der bricht es ab, dann hat das durchaus Einfluss. Das heißt also, diese Leute sind mittlerweile einfach relevant für die Industrie. Ein Stück weit vielleicht auch wirklich für die Spielehersteller, im Sinne von Einfluss auf Entwicklung oder dergleichen, weil sie einfach Personalities sind. Aber vor allem, glaube ich, einfach eben, wie gesagt, Spieleberichterstattung. Das ist ein Stück weit eine neue Art von Spieleberichterstattung. Und ich würde sagen, wir steigen vielleicht auch einfach gleich da mal ein. So grundlegend diese ganze Idee hinter Let's Plays, warum die funktionieren, was sie fasziniert. Damit fangen wir vielleicht mal an und vielleicht auch einfach mal schon gleich erklären, warum wir beiden überhaupt gar nicht groß fasziniert davon sind. Und wenn du willst, kannst du einfach mal da einsteigen, wenn du sagst, kannst vielleicht sogar jetzt schon ungefähr sagen, warum du nicht fasziniert bist? Ich meine, du hast es ja schon eigentlich so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Es ist halt dieses Gefühl von, also ich würde von mir behaupten, ich schaue auch schon mal gerne zu, wie jemand ein Spiel spielt. Ich meine, ich war letztens bei dir und habe dir zugeschaut, wie du Evolve spielst und so weiter. Mhm. Aber letztendlich, ich glaube, ich durch mein ganzes Leben hindurch war es eigentlich immer so, wenn ich vor dem Fernseher saß, jemand war an der Konsole, also damals früher war es mein Onkel und er spielt halt bestimmte Spiele. Das Einzige, was ich in dem Moment machen will, ist nicht zuschauen, sondern halt den Controller selbst in die Hand nehmen und spielen. Ich meine, ja. Das ist ja gerade das, was Videospiel so ausmacht, dieses Interaktive, dieses du kannst Einfluss auf diese Welt nehmen. Und in dem Moment, in dem du das nicht kannst, ist es halt nichts anderes als ein Film und es ist irgendwie langweilig. Also es kann spannend sein, Leuten zuzuschauen, beim Spielen zuzuschauen, wenn du das, es gibt also schöne Ausnahmen. Also ich meine, wir haben ja schon gesagt, Speedruns sind keine Let's Plays, aber Speedruns zum Beispiel gucke ich mir teilweise manchmal an, weil ich das Gefühl habe, das sind Sachen, die würde ich selbst nie machen. Also Glitches ja. rausfinden, sich durch die Welt glitschen und komische Sachen machen, ist, das mache ich halt nicht. Das heißt, es ist irgendwie wert anzuschauen. Oder halt so Sachen wie kurze Clips oder Videos von jemandem, der halt richtig, richtig gut ist. Also wenn du einen richtig, richtig guten Devil May Cry Player dabei zusiehst, wie er halt Kombos raushaust und so spielt, als wäre er Dante persönlich, dann macht das auch Spaß, weil das Gefühl ist, so gut wird es niemals werden. Aber jemanden einfach nur, der normal ein Spiel durchspielt, dabei zuzuschauen, habe ich das Gefühl, diese Zeit kann ich auch verwenden, um selbst entweder das gleiche Spiel zu spielen und dann sozusagen selbst zu erfahren, was dieses Spiel so ausmacht, oder ja. eben was anderes zu tun, aber selbst spielen. Ich habe das Gefühl, es ist verschwendete Zeit, einfach nur zuzusehen, wie jemand spielt, wenn ich eh schon Zeit habe. Ja. Und das andere ist natürlich auch, ich bin jemand, der sehr allergisch ist gegen Spoiler jeglicher Art. Also ich bin keiner, der sagt, nach zwei Trailern, okay, ich bin jetzt auf Media Blackout. Aber ich schaue mir zum Beispiel nie Videos an von die ersten 20 Minuten von, ja. zum Beispiel. Also, ist mal angenommen, ich meine, Merlin hat das Intro bei Last of Us ja bei mir gesehen, aber wenn ich jemandem schon dabei zugeguckt hätte, wie die ersten 20 Minuten von Last of Us spiele, hätte ich gesagt, na, wenn ich das einfach vorm PC gesessen hätte, das gesehen hätte, das hätte schon super viel Impact einfach bei mir verloren. Dementsprechend, ja, also, ich weiß nicht. Das ist tatsächlich so. Ich meine, das große Problem, das ich damit, glaube ich, auch habe, ist einfach, dass ich, und das ist eben dieses Videospieler-Problem, so in Anführungsstrichen. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute eher Casual-Gamer sind, die das gucken und vielleicht vor allem auch, oder zum Beispiel halt ehemalige Hardcore-Gamer, die nicht mehr genug Zeit dafür haben oder eben nicht mehr genug Muße haben, sich abends noch hinzusetzen und so ein Spiel einzuarbeiten. Bei mir ist das Problem tatsächlich auch zum einen natürlich, ich will selber spielen, aber vor allem auch einfach nur, selbst wenn ich nicht selber spielen will, habe ich das Gefühl, ich möchte trotzdem dieses Einfluss nehmen. Das fehlt mir, weißt du, die Interaktivität ja. eben. Selbst wenn ich neben dir sitze, kann ich sagen, da kommt jetzt gleich eine Kreuzung so ungefähr und ich sitze neben dir, du spielst zum Beispiel Resident Evil und ich sage, geh vielleicht lieber erstmal rechts, ich habe da hinten vorhin irgendwas gesehen und so, weißt du, ich kann halt irgendwie so, ich habe halt Austausch, ich habe halt Einfluss auf das, was passiert. Ich kann dich zum Beispiel warnen, da ist irgendwas. Ich kann sagen, da hast du was übersehen, ne? Das ist ja auch so ein typisches Ding. Bei Let's Plays habe ich null Einfluss und das macht mich Wahnsinn. Ich habe hier sogar ein paar Let's Plays mal gesehen. Hauptsächlich, weil ich mich zum Beispiel für ein Spiel interessiert habe und aber keine Ahnung hatte, wo es wirklich, ne, also keine Ahnung hatte, worum es wirklich letztendlich in dem Spiel geht. Und dann hast du das Problem, dass es zum Beispiel sowas wie ein kleines Early Access Indie-Spiel ist. Das reviewt halt niemand. Das heißt, es ist schwer, wirklich einfach Erfahrung aus dem Spiel zu ziehen und zu finden. Und entsprechend habe ich mir dann einfach mal Let's Plays angeguckt und ich habe halt eben den größten deutschen Let's Play, den Gronkh, eben angeguckt, weil einfach danach suchen, das erste, was auftaucht, ist er, einfach mal angucken. Und es macht mich wahnsinnig, wenn ich zum Beispiel Leute sehe, in dem Fall eben Gronkh, der ein Survival-Spiel spielt und der sucht eben den Bildschirm ab und in der Mitte des Bildschirms ist etwas, das er aufheben kann und das er auch gerade sucht, aber er übersieht es und läuft weiter. Das ist ja nichts Schlimmes, das passiert mir wahrscheinlich alle 20 Sekunden, das hat nichts mit ihm als Spieler zu tun. Aber ich sitze in dem Moment da und denke so, oh Gott, das macht mich Wahnsinn, ich kann nicht dabei zugucken, wie andere Leute dieses Spiel spielen und es eben nicht quasi perfekt spielen. Auch wenn ich genau weiß, ich könnte es auch nicht perfekt spielen, aber in dem Moment ist mir das egal, weil ich halt eben selbst einfach spiele, da fällt es mir gar nicht auf. Aber mir fallen halt eben diese kleinen Fehlerchen auf. Das ist dasselbe, was du gesagt hast, dich interessiert zum Beispiel, du guckst ja, würdest dir ja angucken, einen Devil May Cry perfekten Run, weil du das Gefühl hast, das könnte ich halt so selbst nie spielen. Aber in dem Moment denke ich halt so, ach, weißt du, da will ich eben was sagen, da will ich Einfluss nehmen. Genau wie wenn er sagt, naja, vielleicht erstmal so und so und ich glaube das und das. Und dann möchte man am besten schon am liebsten schon widersprechen und sagen, nee, wahrscheinlich wäre es sinnvoller, das und das zu machen. Also weiß ich, ich bin zu sehr Spieler. Und ich glaube dann auch ein Stück weit, dadurch, dass ich zu sehr Spieler bin und auch ein Stück weit Hardcore-Gamer, zu sehr einfach in Spielen drin, dass ich glaube ich auch ein Stück weit gut genug bin, um selbst auf dem ähnlichen Niveau zu spielen und dann entsprechend halt andere Entscheidungen zu treffen und andere Dinge zu tun. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist eben diese Art von professionellem Spielen so ungefähr, die mir in dem Moment dann fehlt. Ich glaube, darum geht es ja letztendlich auch. Ich glaube nicht, dass er das so nicht machen könnte, sondern ich glaube, es geht eben darum, dass er halt ein bisschen casual ist, dass er nicht zu krass in die Materie eingeht, dass er nicht gleich von Anfang an anfängt zu spielen und sagt, ich weiß schon genau, wie alles funktioniert, sondern dass er erstmal sagt, wir probieren einfach mal so ein bisschen rum und haben alle so ein bisschen, ne, wir haben so Teil einfach in dieser Entwicklung, dieses Playthroughs quasi. Und das ist eben etwas, was mich als Hardcore-Gamer überhaupt nicht interessiert. Ich möchte keine langsame Entwicklung haben. Ich möchte nicht langsam daran teilhaben, wie man erstmal 10-mal Dinge ausprobiert, von denen ich schon beim ersten Mal ungefähr wahrscheinlich weiß, wie sie funktionieren. Und das ist halt die Sache, die mich daran komplett stört. So, deswegen interessiert es mich nicht. Ich glaube, es ist auch etwas, was, glaube ich, allgemein etwas ist, was Hardcore-Gamern, glaube ich, schwerer fallen würde, jemanden eben einfach dabei zuzugucken, wie er Ich glaube, spielt. das einzige, der, die einzige Ausnahme, die ich bisher hatte, war, es gibt eine Streamerin, die hat Dark Souls 1, 2 und Demon's Souls blind gespielt. Also sozusagen, Ja ohne gut, aber das sich, ist, und da, ja. aber da war es wieder, weil, natürlich, das Spezielle im Spiel, weil das, weil, was du ja gesagt hast, ist halt gerade, du weißt, wie bestimmte Spiele funktionieren und du würdest Sache gleich anders, gleich so, so und so machen. Und Dark Souls ist halt so ein Spiel, das sagt ja selbst uns als Hardcore-Spieler erstmal nichts ungefähr. Ja. Und deswegen ist es interessant, jemand zuzuschauen, der eben durch dieses das gleiche Phänomen durch musste, nämlich ich habe keinen Plan von nichts, ich muss jetzt einfach durch diese Welt gehen. Und dann ist es wieder interessant. Aber das war jetzt also auch bisher das Einzige, was mich dann auch, wo ich dann ein bisschen zugeguckt habe. Ansonsten. Ja, vor allem habe ich das Gefühl, da ist natürlich dann auch wieder ein ganz anderer Aufhänger. Das kann ich wieder verstehen. Da ist die Faszination eben eine andere, weil du nicht einfach irgendeinem normalen Menschen dabei zuguckst, wie er dieses Spiel spielt, sondern weil es eben eine spezielle Hook gibt. Wenn jetzt zum Beispiel der Gronkh sagen würde, ich mache jetzt ein Playthrough von, keine Ahnung, Skyrim und benutze einfach keine, ja gut, das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber eben zum Beispiel dieses, oder auch mit einem blöden Guitar Hero Controller Also so Dark Souls spielen. Challenge-Runs, mehr oder weniger. Richtig, das ist ja schon wieder fast so ein Challenge Run halt. Es gibt eine gewisse Einschränkung für den Run und es einfach zu sehen, wie die Leute mit dieser Einschränkung umgehen, ist ja wiederum super interessant. Ich habe mir jetzt zum Beispiel auch so eine Art Let's Plays von dem Epic Name Bro, der ja ganz viel zu Dark Souls macht. Den mag ich ganz gerne und von dem habe ich mir auch zum Beispiel Demon's Souls Playthroughs angeguckt. Die heißen halt nicht Let's Plays, sondern Playthroughs, aber sind wir ehrlich, ist vor Prinzip dasselbe. Aber der spielt halt auf eine Art und Weise, wie ich es nachvollziehen kann. Der spielt super effektiv. Der erzählt dabei auch sehr viel Interessantes, aber es ist nichts, wo ich dabei sitze und gucke, er sagt halt, wir wollen in diesem Run, wollen wir zum Beispiel, wir machen einen One-Shot-Run oder wir machen einen Run mit diesem speziellen Bild, der halt eine spezielle Besonderheit hat, der hat auch eine gewisse Schwäche, man muss also sehr speziell mit dem spielen, weißt du, also mit Voraussetzungen. Dann finde ich es interessant, weil ich das Spiel gut genug kenne und ich gucke quasi wieder eine Art Profi dabei zu, wie er unter gewissen Voraussetzungen gewisse Dinge erreicht und oder er spielt. Und das Ganze richtet sich logischerweise auch schon dann ein Stück weit an Dark Souls-Kenner. Das ist nichts für Leute, die noch nie in ihrem Leben Dark Souls gespielt haben, weil die wahrscheinlich gar nicht genau verstehen, worum es geht, sondern das ist für Leute, die Dark Souls schon gespielt haben, die genau wissen, was die Challenge spezifisch ist und sich eben dafür interessieren, wie das funktioniert. Aber das ist halt eben so, funktionieren normale Let's Plays eben nicht. Macht ja auch Sinn, das würde sich auch an eine viel zu kleine Gruppe nur letztendlich richten, wenn alle das so machen würden. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber gleichzeitig eben, was ist denn dann die Faszination von Let's Plays quasi? Also, um da jetzt mal reinzugehen. Ich meine, einiges davon ist, glaube ich, relativ offensichtlich, warum Leute Let's Plays mögen. Ich glaube, andere Dinge fallen einem erst auf, wenn man wirklich mal aktiv drüber nachdenkt, warum das der Fall ist. Vielleicht willst du ja ein bisschen einsteigen. Also, warum glaubst du zum Beispiel, haben Leute eine gewisse Faszination? Was ist vor allem auch ein Stück weit vielleicht einfach die Situation bei gewissen Leuten, dass sie eben Let's Plays gucken, anstatt das selber zu spielen? Also das Erste, was mir in dem Moment erstmal einfällt, ich glaube, das ist natürlich aus meiner Perspektive, wenn ich das Gefühl habe, naja, ich kann es ja auch selbst spielen, ist wahrscheinlich, und deswegen würde ich es nicht gucken, wäre halt, Leute gucken es halt, weil sie es nicht selbst spielen können. Aus vielleicht mehreren Gründen. A, sie haben nicht die Hardware dafür, sei es, sie haben nicht einen PC, der stark genug dafür ist, sie haben nicht die spezielle Konsole, auf der dieses Spiel erscheinen wollen, diese Konsole auch nicht kaufen. Oder C, sind vielleicht physisch nicht in der Lage dazu oder psychologisch, weil das Spiel zum Beispiel zu gruselig ist oder so. Also, das sind, glaube ich, Ja. die Gründe. Also, ich glaube, das ist der erste Grund, der mir einfällt, weil ich das Gefühl habe, aus meiner Perspektive, wenn ich das Spiel selbst spielen könnte, dann würde ich es auch tun, bevor jemand dabei zugucke. Und deswegen wäre der erste Grund, warum Leute das gucken, ist, sie können es nicht, aus irgendeinem Grund. Ja. Ja, da auf jeden Fall, das ist auch mein der erste Ansatz, den logischerweise ich auch sofort sagen würde, ist halt eben die Sache. Für mich zum Beispiel wäre es, habe ich zwar nicht, natürlich nicht, habe ich natürlich bislang nicht gemacht, aber Let's Play von Last of Us gucken, weil ich es nicht spielen kann. So, ich habe die Hardware dafür nicht, ich kann es natürlich von dir ausleihen, aber ne, lassen wir das mal außen vor. Ich habe einfach jetzt in diesem Moment die Hardware nicht in meinem Zimmer, ich kann dieses Spiel nicht spielen, bin aber interessiert, guck mir ein Let's Play an zum Beispiel. Selbe Voraussetzung natürlich jetzt, wie gesagt, ich als Hardcore-Gamer, großes Problem, ich würde das Spiel lieber selber spielen, aber trotzdem so grundlegend natürlich genau das. Oder, wie du schon gesagt hast, was natürlich auch noch so eine Sache ist, zum Beispiel auch einfach eine Mechanik. Es ist halt ein mechanisch anspruchsvolles Spiel, wie zum Beispiel Devil May Cry. Ich habe selbst probiert und bin 15 Mal gescheitert, will aber trotzdem wissen, wie es aussieht, wie es weitergeht, wie es aussehen kann, wenn das Kampfsystem flüssig läuft. Guck mir deswegen Let's Play an, weil ich es einfach nicht selbst hinkriege, weil ich mich auch vielleicht nicht einarbeiten möchte. Komplexes Rundentaktikspiel ist mir zu viel Nachgedenke, zu viel hin und her, interessiert mich eigentlich nicht genug, um mich wirklich reinzufuchsen, aber schon ganz interessant, um sich mal nebenher anzugucken, wie es funktioniert. Und dann Spielebene, dann gucke ich es mir halt einfach im Let's Play an. Andere Sache ist, glaube ich, vielleicht einfach ein Stück weit, und das ist, glaube ich, die einzige Begründung, warum ich mir jemals das Spiel angeguckt habe, ist eben genau dieses Ding. Das sind letztendlich moderne, objektive Reviews. Und das finde ich echt tatsächlich sehr, sehr spannend letztendlich. Du guckst ja nur einem dabei zu, wie er das Spiel spielt, ohne dass er es selbst persönlich in dem Moment direkt bewertet. Ohne dass er eine gewisse Spielweise verfolgt. Ohne dass er gewisse Listen hat, die er einfach abhakt. Ohne möglichst effektiv oder ineffektiv zu sein. Er spielt es einfach und du bist einfach dabei und kannst dann dir angucken, wie das Spiel sich auch in dem Moment anfühlt quasi. Und deswegen glaube ich, ist es auch gerade so relevant eben für den Videospielmarkt eben auch als bewertendes Medium. Und deswegen gab es ja auch schon immer mal wieder Skandale, weil halt eben Let's Player offensichtlich Geld, Geschenke, sonst irgendwas angenommen haben von Firmen, damit sie eben das Spiel spielen und dann auch während sie spielen in den höchsten Tönen loben. Diese Leute haben halt ein Stück weit einfach Einfluss. Das ist natürlich jetzt auch nochmal ein kleines Stück weit ein Problem. Diese Leute sind halt keine Journalisten oder sonst irgendwas. Natürlich ist es einfach für die Geld anzunehmen, zu sagen, naja, dann lasse ich das Spiel eben gut dastehen. Die brechen sich da ja irgendwie kein Zacken aus der Krone. Aber das ist natürlich auch noch was wir später nochmal ein bisschen verhandeln müssten. Und das ist so ein bisschen, also mir fällt es immer noch schwer, dieses ganze Let's Play-Ding einzuordnen, warum es so riesig geworden ist. Wenn man sich anguckt, wie viele Leute alleine nur Gronkh gucken, in Deutschland, was ja winziger im Markt im Verhältnis quasi ist, oder wie viele Leute den halt eben abonniert haben. Wie gesagt, der Typ lebt ja mittlerweile davon. Und dann stelle ich mir schon die Frage, bei, keine Ahnung, ich glaube 3,5 Millionen Abonnenten quasi, die er hat, und das sind alles nicht unbedingt Hardcore-Gamer. Ja, können sie ja gar nicht sein. Also. Nee, logischerweise nicht. Aber das ist halt so die Frage, wie ist denn da so ungefähr die Schnittmenge dann? Sind es halt, wie viele Leute gibt es eigentlich überhaupt in Deutschland, die nicht wirklich Videospiele spielen, aber Videospiele interessiert sind? Das ist ja eh so eine Sache, die ja, das wirft ja plötzlich auch ein Licht auf eine Videospielinteressierte Gruppierung, von der ich nicht mal wusste, dass sie existiert. Entweder bist du Videospieler und magst Videospiele und spielst deswegen Videospiele, oder eben nicht. Aber dieses, ich interessiere mich für Videospiele, ich mag Videospiele, aber ich spiele selbst keine, ist für mich ein ganz abstruses Zwischending irgendwie. Habe ich das Gefühl. Ja, auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es ist ihm schon nach, dass es auch diese Leute gibt. Also ich meine, wir leben ja in einer Zeit, in der, keine Ahnung, also jetzt auch mal im Fernsehen ausgestrahlte Werbung und so weiter. Videospiele sind ja auch in dem Sinne sozusagen immer mehr auch eines dieser großen Entertainment-Schienen, die es so gibt. Das heißt, Leute kriegen das irgendwie, die werden irgendwie damit auch berieselt und so weiter, die aber trotzdem irgendwie vielleicht auch das Gefühl haben, sei es aus verschiedenen Gründen. Entweder sie wollen sich nicht reinarbeiten oder sie haben das Gefühl, wir haben ja schon mal darüber geredet, gibt es denn vielleicht noch ein bisschen Social Stigma oder soziale Stigmata gegenüber Videospielern, die halt das Gefühl haben, vielleicht bestimmte Gründe einfach dafür haben, zwar interessiert in diesem Medium zu sein, aber nicht das Gefühl zu haben, sie können selbst irgendwie aktiv dran teilhaben oder haben nicht die Muße dazu. Aber trotzdem das Gefühl, sie wollen wissen, was irgendwie so, what is all the fuss about, so ein bisschen. Wobei es natürlich dann auch die Frage ist, sind es denn wirklich so viele? Andererseits natürlich, klar, gibt es natürlich auch vielleicht einfach Leute, die einfach sagen, ich bin so ein großer Fan von bestimmten Spielen, ich schaue mir einfach alles dazu an, was es davon gibt. Na gut, ich meine, das kann natürlich auch noch sein. Das ist natürlich ganz interessant, dass du es erwähnst. Da habe ich natürlich vorher nicht groß drüber nachgedacht, aber ich meine, ein Stück weit bin ich dann ja in dem Moment auch so, wenn ich mir Dark Souls Playthroughs angucke. Wie gesagt, ich meine, es ist halt die Frage, unterscheiden wir das jetzt halt krass? Unterscheiden wir ein normales Let's Play von einem Typen, der halt Dark Souls auf relativ hohem Niveau durchspielt, aber letztendlich genau dasselbe macht? 30 Minuten Episoden. Stück für Stück, du bist komplett, kannst komplett das ganze Playthrough komplett von vorne bis hinten sehen. Kann man das eigentlich schon unterscheiden und sagen, naja, das ist kein wirkliches Let's Play. Eigentlich ist das immer noch. Das heißt, wenn wir nach der Kategorie gehen, gibt es sogar Let's Plays, die mich interessieren, von Spielen, die ich gerne spiele. Gucke ich mir durchaus so gerne auch Playthroughs an. Und dann gibt es eine Voraussetzung. Wie gesagt, entweder die Person ist einfach besser als ich und kann das sehr gut oder setzt sich selbst gewisse Ziele, setzt sich selbst gewisse Einschränkungen oder dergleichen. Wenn wir das noch mit einbeziehen, dann ist natürlich wieder was ganz anderes letztendlich. Dann ist das, habe ich das Gefühl, das Thema auch ein anderes, weil dann habe ich das Gefühl, selbst dann gefallen mir sogar Let's Plays zum Teil. Weil so Dark Souls Let's Plays gucke ich mir ganz gerne sogar ab und an mal an, wenn sie, wie gesagt, spezifischen Regeln folgen. Auch nicht immer natürlich, aber. Ich meine, natürlich ist es ja klar, es ist halt in dem Sinne erstmal ein bisschen Cherrypicken. Was der deine Eingangsfrage erstmal war, ist natürlich, warum abonnieren so viele Leute? Also ich gehe einfach aus, ein Abonnent von einem Channel guckt sich nicht nur bestimmte Videos oder hat sich nicht nur ein Video angeschaut und abonniert ihn deswegen, sondern der schaut sich wahrscheinlich auch alles Mögliche an von dem, was er sozusagen anbietet. Und ich meine, du hast ja jetzt auch gerade schon gesagt, das ist ja auch irgendwie ein bisschen Reviews und Werbung und ich habe es ja auch vorhin im Nintendo-Teil schon mal angekündigt, schon mal angesprochen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen für Leute, ist einfach der ein Channel vielleicht auch einfach der erste Weg sozusagen, um überhaupt mitzukriegen, was für Spiele erscheinen oder gerade erschienen sind. Okay, ja. Also sozusagen dann, keine Ahnung, du followst PewDiePie fängt irgendwie an, Bayonetta 2 zu spielen. Plötzlich wissen alle, okay, dieses Spiel ist anscheinend drauf, ich habe noch nie davon gehört. Ich meine, wir gehen natürlich auch als Hardcore-Gamer davon aus, Leute, wir lesen News jeden Tag, wir lesen Foren, wir lesen die Communities, es passiert uns eigentlich recht selten, dass wir nicht mitbekommen, dass ein bestimmtes Spiel angekündigt wird oder nicht. Wir wissen ungefähr, was in diesem Jahr alles rauskommt und so weiter. Aber ich glaube, viele Leute, die halt vielleicht, selbst wenn sie Spieler sind, haben halt nicht die Muse, genauso wie es im Filmbereich wahrscheinlich auch so ist, dass halt viele Leute erst 2, 3 Wochen vor Kinostart halt erst erfahren, okay, dieser Film kommt raus, während Filmenthusiasten seit 3 Jahren an dieser Produktion mitverfolgen, gefühlt. Das stimmt natürlich auch, ja. Ich glaube einfach, dass es auch heutzutage so ein bisschen für einen Ersatz ist für halt einfach News einfach. Leute, sie müssen sich halt nicht aktiv damit beschäftigen, sie gucken diesen Dings und sagen, oh, und das Praktische ist natürlich dann auch dementsprechend auch noch, das Spiel ist dann wahrscheinlich entweder demnächst oder schon sofort erhältlich. Das stimmt natürlich, klar. Wenn du dann in dem Moment der Person dabei zuguckst, wie sie das Spiel spielt, dann ist es wahrscheinlich. Wenn ich mir halt irgendwann vorstelle, irgendwann wird einer auf ein Final Fantasy 15 Let's Play Video sagen, oh, das sieht ja geil aus, kann ich jetzt schon kaufen? Oh, geil. Und da hast du einen Hardcore-Fan wie mich, der schon seit 10 Jahren darauf wartet. Ja, in der Tat. Ja, das ist natürlich noch so ein zusätzlicher Faktor, du hast natürlich recht. Also einfach, du kannst natürlich damit einfach auch ein Stück weit die aktuellen interessanten Videospiele sehen, weil die meisten Let's Player ja einfach alles spielen, was derzeit interessant ist. Im Normalfall kommen nicht genug Spiele raus, dass sie sagen können, wir können jeden Tag ein Video veröffentlichen zu, keine Ahnung, immer dem aktuellsten, neuesten Spiel. Es gibt natürlich auch Down-Phasen so ungefähr. Deswegen gibt es ja so viele Let's Player, die halt eben sehr aktiv Early Access Version spielen, die Indie-Spiele spielen, die halt eben Spiele spielen, die so ein bisschen ab vom Schuss sind, die eben einer spezielleren Zielgruppe, eine speziellere Zielgruppe richtet sind und sagen, naja, ne, wir probieren es einfach mal aus. Auch selbst wenn sie nicht unbedingt selbst zu der Zielgruppe gehören. Einfach aus Interesse daran, quasi zu sehen, was dann, ne, letztendlich passiert, um eben auch den Leuten quasi ein bisschen Abwechslung zu bieten. Ist ja auch interessant, einfach mal dann einen kleinen Retro-Plattformer zu spielen, wenn du die ganze Zeit einfach nur Far Cry 4 und Battlefield spielst. Ist natürlich schon interessant, mal so zu sehen, ne, was da draußen noch so eigentlich quasi so vorherrscht. Redungsspiel ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel. Ich meine, viele von den, sag ich mal, jüngeren Zuschauern kennen die ganzen alten Spielfelder nicht. Vielleicht, also selbst große Spiele von früher, die man halt einfach heutzutage einfach vielleicht nicht mehr kennt, wenn das irgendeiner spielt. Ich meine, klar, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so mit der Let's Play-Landschaft vertraut, aber wenn es halt bestimmte Retro-Channels zum Beispiel gibt, oder selbst wenn halt so ein richtig großer, wie eben PewDiePie, eben mal ein Retro-Titel spielt, glaube ich schon, dass da einfach wieder ein Interesse an alten Spielen auch geweckt werden kann. Also so nach dem Motto, dieses Spiel gab es auch, ist heute vielleicht sogar noch ganz gut spielbar. Ja, definitiv, definitiv. Ja, das ist halt, ja, vor allem ist natürlich auch so eine Sache, und das hat ja auch PewDiePie selbst schon gesagt, dass eben solche Titel wie Minecraft zum Beispiel auch einfach nur mit Let's Playern funktionieren. Ja. Ist ja vielleicht auch wirklich so eine Art Sache, dass da Let's Playern einfach auch daran gelegen ist, ihren Leuten halt ein Stück weit auch näher zu bringen, was eben gerade derzeit so in der Videospielindustrie und Branche passiert. Im Idealfall stelle ich mir das ja so vor, dass ein Let's Player einfach passionierter Videospieler ist und einfach sein Hobby vielleicht auch anderen Leuten näher bringen möchte, auf die direkteste Art und Weise, die ihm eben einfällt, indem er sich vor eine Kamera setzt und ein Spiel für andere Leute spielt. Und natürlich führt das dann zwangsläufig dazu, dass man eben diesen gewissen Casual-Anspruch noch erhalten muss und dadurch vielleicht einfach ein bisschen seichter spielt, als manch andere das spielen würde und als es Hardcore-Gamer quasi wirklich noch interessiert. Aber so das Grundprinzip dahinter ist ja dann trotzdem eigentlich, ne, dass man sagen möchte, man möchte auch gewisse Dinge einfach, den Leuten gewisse Dinge näher bringen, die sie vielleicht nicht unbedingt auf dem Radar haben und auf dem Schirm haben, so. Das ist ja wieder genau dasselbe, warum man eben, wie gesagt, warum ich ja sage, dass Let's Player da in der Hinsicht auch einen sehr großen Einfluss einfach haben, dass sie eben, wie gesagt, die meisten Spiele einfach spielen und damit schon objektiv ja auch bewerten. Wenn sie auswählen, ist das ja schon eine Art, nicht unbedingt Ritterschlag, aber es bedeutet halt, ja, einfach, ich meine, das. Ja. Ich habe neulich ein Plakat gesehen. Man kennt ja immer diese Werbeplakat von Spielen, wo dann auch also Zitate aus Reviews von größeren Seiten sind, wie IGN oder GameSpot, und haben neulich ein Plakat gesehen, das war halt zum jetzt neulich erschienenen Dying Light, wo halt groß drauf stand, I love this game, it's pretty cool, oder ungefähr in dem Wortlaut, und da stand halt PewDiePie. Und ja. Das ist halt und wenn das halt so steht, die Leute gehen, oder der Publisher geht davon aus, die Leute wissen, wer das ist, und wenn der das sagt, dann wird das wohl schon cool sein. Ja. Ganz abgesehen, dass Dying Light nicht so gute Reviews gekriegt hat, aber. Naja, vor allem, das ist halt das große Problem, und da fangen wir jetzt ja quasi, da kommen wir jetzt ja in den Problemteil, den ich auch hier vielleicht noch kurz vor, um das noch abzuschließen, glaube ich, ein anderer Grund auch, warum Leute eben auch Let's Plays gucken, ist auch einfach, ich glaube, das ist auch recht wichtig, ist natürlich auch die Personen, die da halt dahinter stehen, halt. Ja. Ein PewDiePie oder eben andere Leute, die halt sagen, naja, ich guck einfach genau den Leuten gerne zu, die sind vielleicht irgendeiner Weise lustig oder sie mögen einfach die Art und Weise, wie sie eben diese Let's Plays irgendwie durchführen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein großer Grund dafür. Ich meine, ich habe ja da vorhin in der Einleitung, als wir über Persona gesprochen haben, habe ich auch schon mal den Giant Bomb Let's Play erwähnt. Die haben ja damals auf Giant Bomb einen Endurance Run von Shin Megami Tensei Persona 4 gemacht. Und ich weiß, dass viele Leute überhaupt auf dieses Spiel aufmerksam geworden sind, vor allem Leute, die sich normalerweise nicht mit JRPGs beschäftigen, eben wegen diesem Run, weil sie halt Giant Bomb lieben. Ja. Und ich glaube, also auch, das kann auch einfach ein Grund sein, du hast einmal ein Video von denen gesehen, du findest sie sympathisch, lustig, was ich was, unterhaltsam, und deswegen verfolgst du einfach alles, was die machen. Ja, das stimmt natürlich schon. Also ich meine, das ist so eine Sache, die, womit ich... Ja. Ich meine, mit denen kann ich kann das auch, also ich persönlich kann das, ich hab da... Ja, ich glaube, das, was du eben sagen wolltest, nämlich, ich würde, glaube ich, niemals einfach nur Videos gucken, weil ich das Gefühl habe, der Typ ist irgendwie cool. Ja, vor allem das große Problem, was ich hier habe, ist halt, ich finde diese ganzen Typen nicht cool. Das ist natürlich jetzt... Ich lehne das ist natürlich subjektiv wieder. Und... Richtig, das ist völlig subjektiv, das ist auch keine Bewertung und vor allem lehne ich mir nämlich, glaube ich, auch ein Stück weit ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber ich habe mir ja schon ein paar Let's Plays auch gerade von den deutschen bekannten Let's Players angeguckt. Ich kann damit echt nichts anfangen, ich kann auch mit diesen Leuten nichts anfangen. Ich verstehe nicht genau, was da die... Ich meine, andererseits, ich verstehe auch nicht genau, was unsere Leistung hier ist. Klar, wir sitzen hier auch einfach nur und erzählen vor uns hin. Das Einzige, was hier quasi durchkommt, ist unsere Persönlichkeit und ein gewisser Informationsgehalt, den wir bieten. Und das hat sich erledigt. Warum Leute uns zuhören? Keine Ahnung. Von daher kann ich jetzt nicht unbedingt Leute kritisieren, warum sich Leute wie Gronkh angucken, weil mit dem ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum Leute sich den anhören. Ich finde nicht, dass es besonders unterhaltsam oder lustig ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es besonders interessantes Spielen ist, also eine besondere Art und Weise oder eine besonders interessante Art und Weise, das zu spielen. Klar, seine Persönlichkeit kommt durch, aber er ist halt jemand, der halbwegs schlechte Witze macht und dabei nicht besonders effektiv Videospiele spielt. So für mich das. Ohne, wie gesagt, das jetzt groß zu kritisieren. Das ist ja völlig normal, wenn Leute das mögen. Und ein Stück weit glaube ich auch, dass, wie gesagt, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, diese Leute wissen auch, was für ein Publikum sie haben, und der könnte wahrscheinlich seine Spiele auch auf eine andere Art und Weise spielen. Nur dann würde er vielleicht nicht mehr alle Leute erreichen, die halt vielleicht, ne, die einfach eine andere Art, also die das so mögen, dass er bisschen langsamer, ein bisschen vorsichtiger ist, ein bisschen mehr ausprobiert, dass man eben dieses Erlebnis davon hat, das Spiel selbst zu spielen und selbst auszuprobieren. Aber ich persönlich, ich kann da nichts mit anfangen. Ich gucke mir das an und habe das Gefühl, da kommt nichts rüber. Also da habe ich das Gefühl, warum gerade er? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die das vielleicht ein bisschen besser könnten. PewDiePie ähnlich, wenn ich ehrlich bin. Der hat zumindest so ein bisschen sein, der hat seine Schlagwörter, das ist ganz lustig, ihm dabei zuzugucken. Ich weiß auch, dass viele Leute das einfach gut finden wegen Facecam und einfach sehen, wie er auf die Spiele reagiert und so ein Kram. Ist ja auch alles in Ordnung. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen, aber klar, Persönlichkeit spielt eine große Rolle. Macht diese Leute auch erfolgreich. Ich meine, diese Leute leben auch noch viel mehr als alle anderen von ihren Fans. 100%, das sind die einzigen, die sie finanzieren. Das sind Klicks auf YouTube, und Klicks auf YouTube kriegst du nur durch deine große Fanbase. Das heißt, wenn die da weiter davon leben wollen, dann sind die komplett abhängig vom Konsumenten. 1:1. Da gibt's keinen Publisher dazwischen, da gibt's niemanden, der ihnen irgendwie Geld gibt, wenn diese Leute es nicht tun. Von daher, klar, diese Leute leben von ihrer Community und von ihrer Persönlichkeit, und die Leute gucken es wahrscheinlich auch genau deswegen. Sie finden diese Leute sympathisch und gucken denen gern dabei zu, wie sie halt eben ihre Videospiele spielen. Klar, das stimmt schon. Ja. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe noch kein einziges PewDiePie-Video gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie der drauf ist und so. Also ich habe von dem, glaube ich, ein Video gesehen oder sowas. Und das war genug. Nö, also ich fand es nicht besonders negativ. Ich habe da auch noch nie irgendwie groß jetzt. Ja, ich war noch nie groß hinterher, davon mehr zu sehen. Ich habe es einfach durch Zufall irgendwo mal gesehen. Habe gesagt, ja, weiß nicht, sagt mir nicht viel und fertig. Von dem Gronkh habe ich ein bisschen mehr gesehen. Das heißt also, da sage ich das nicht komplett, ohne davon ein bisschen was zumindest gesehen zu haben. Wie gesagt, das ist immer noch natürlich völlig. Ja, da muss man jetzt nicht sich bei denken oder was groß draus machen. Das ist einfach nur meine Meinung, und das sei denke ich, viele Leute können hoffentlich auch mich nicht leiden. völlig in Ordnung. Ja, ist einfach nur, wie gesagt, ich find es einfach in dem Moment schwer nachvollziehbar. Ich habe bislang noch keinen Let's Player gefunden, bei dem ich das Gefühl hatte, den würde ich mir wegen seiner Persönlichkeit angucken. Und das ist so ein bisschen quasi, weißt du, das Unverständnis, was ich dem Ganzen dann... Vielleicht sollte ich mal anfangen, Let's Plays zu machen, dann würdest du mir vielleicht ja zugucken. Ja, ich weiß auch nicht, das ist ja auch die Sache, ich meine, Let's Plays sind ja auch so groß. Eine der ersten Fragen, die wir auch für unseren Podcast gestellt gekriegt haben, war, werdet ihr auch Let's Plays machen? Das, was wir erstmal mit einem pauschalen Nein beantwortet haben, was sich auch bislang bewahrheitet hat. Einfach, weil ich da persönlich kein Interesse daran habe, Let's Playern zuzugucken, habe ich das Gefühl auch, ich habe auch kein Interesse daran, selbst Let's Plays zu machen. Aber es ist natürlich ganz interessant, dass es trotzdem einfach so präsent ist, dass natürlich auch die erste Frage, wie gesagt, an uns gestellt wurde, ob wir sowas auch machen werden. Wenn du Bock hast, mach halt mal. Leg halt mal los. Vielleicht ist das ja endlos erfolgreich und du wirst Millionär. Ja, wer weiß. Ich hab ja schon zum Kumpel gesagt, der gesagt hat, er wird sich Type Zero HD nicht kaufen für die 15 Demo. Ich sag, ich stream's vielleicht einfach auf Twitch, wenn ich spiele und du kannst mir einfach dazu sehen. Ja, aber da ist wieder was anderes. Das ist halt sehr viel privat und so weiter. Aber keine Ahnung, wenn Interesse besteht, wenn ich Final Fantasy 15 Demo kriege und Leute wollen zugucken, dann würde ich einfach den Twitch-Kanal, den ich habe, durch die PS4 einfach mal sharen, dann können Leute mir einfach zugucken, wie ich Final Fantasy 15 spiele. Ich werde einfach nach wie vor daneben stehen, einfach. Es kommt mir trotzdem immer noch wesentlich besser und effektiver vor. Aber gut, ich habe natürlich auch die Möglichkeit, das zu tun. Worauf wollte ich eigentlich vorhin hinaus? Ach ja, Reviewer und so ein Kram, ne? Das ist ja natürlich das große Problem und jetzt springen wir natürlich ein ganzes Stück zurück. Letztendlich zu einem Punkt der Diskussion, wo wir vorhin dann eben nochmal ein bisschen ausgeholt haben. Das große Problem ist ein bisschen dabei, dass diese Leute, die eben spielen, die sind vielleicht ein Stück weit professionelle Gamer, in Anführungsstrichen. Wenn man natürlich jetzt vergleicht mit die einzigen wirklich professionellen Gamer, die wir haben, sind E-Sportler. Dann natürlich nicht, aber in dem Sinne, sie leben davon, dass sie einfach Videospiele spielen. Die sind aber keine Journalisten. Sie sind keine ausgebildeten Reviewer oder so ein Kram. Die haben das noch nie in ihrem Leben groß gemacht und vor allem spielen sie Spiele auch nicht auf die Art und Weise, wie es eben ein Reviewer tun würde. Das heißt also, sie sind relativ weit davon entfernt eigentlich, eine Review-mäßige Aussage über das Spiel treffen zu können. Aber natürlich bewerten sie die Spiele trotzdem und dadurch, dass sie so relevant sind, sind natürlich ihre Aussagen dazu auch relevant. Wie du gerade schon gesagt hast, plötzlich tauchen auf Videospielverpackungen Zitate von PewDiePie auf. Nur das Problem ist halt bei PewDiePie, auch wenn ich natürlich, wenn ich ein großer Fan von dem bin, dann kenne ich den und seinen Geschmack und weiß auch, wofür der steht und kann sagen, wenn der sagt, das Spiel gefällt ihm, dann gefällt mir das Spiel wahrscheinlich auch. So, das ist aber die einzige Möglichkeit, wie ich begründen könnte für mich selber, warum das relevant sein sollte, dass PewDiePie dieses Spiel mag. Und das ist eben das große Problem. Zum einen ist es so, diese Leute spielen sehr große Bandbreite an Spielen. Das heißt, der ist nicht so, dass er seinen spezifischen Geschmack ganz klar vertritt und dass man ganz klar sagen kann, PewDiePie, der mag die und die Genres, sondern diese Leute spielen im Normalfall einfach alles, was ja auch Sinn macht. Die wollen wirklich möglichst viele Leute damit erreichen. Das heißt, grundlegend sind sie erstmal, glaube ich, keinem Genre oder keinem Spiel erstmal abgeneigt. Das heißt, sie spielen eine sehr breite Masse an Spielen. Die wenigsten davon werden sie, glaube ich, krass positiv oder negativ bewerten. Sie werden sie, glaube ich, nur nebenher kommentieren, sodass es, glaube ich, auch schwer zu sagen ist, was wirklich ihre Meinung ist. Und selbst wenn das der Fall ist, ist es immer noch so, diese Leute spielen diese Spiele auf eine ganz andere Art und Weise. Diese Leute spielen diese Spiele nicht, wie ein Reviewer sie spielen würde. Die machen sich auch keine Liste im Kopf. Die spielen das Spiel, sagen, gefällt mir und gut ist. Und das sollte und dürfte eigentlich niemals ein Kaufkriterium sein, würde ich behaupten. Vor allem für Leute, die PewDiePie nicht gucken. Ich meine, ich kenne auch PewDiePie, genauso wie ich zum Beispiel GameSpot kenne. Genau wie bei GameSpot. Ich habe PewDiePie noch nie wirklich in seinen Spielen gesehen. Ich habe noch nie wirklich große Artikel auf GameSpot gelesen. Wenn da steht GameSpot 9 von 10, sagt mir das auch nicht wahnsinnig viel. Aber zumindest habe ich das Gefühl, das ist halt eine seriöse Zeitschrift. So richtig scheiße kann das Spiel nicht sein. Bei PewDiePie habe ich das Gefühl, natürlich kann das Spiel trotzdem noch richtig scheiße sein. PewDiePie kann es trotzdem gefallen. Er ist halt einfach nur eine Person im Internet, die halt ihre Meinung dazu sagt. Und 100% garantiert auch ein Stück weit, ich weiß, da wird er nicht unbedingt für bezahlt, aber da gibt es irgendeinen Incentive. Also die werden natürlich gefragt haben, so ungefähr, ob sie das abdrucken dürfen. Wahrscheinlich würde er das auch in einem seiner Livestreams getätigt haben, diese Aussage. Aber jemand, der sich hinsetzt, ein Spiel spielt und danach kohärent, strukturiert einen Artikel darüber schreibt, der arbeitet einfach alle Punkte ab und der ist zitierungswürdig, würde ich behaupten, weil alles, was in diesem Artikel drinsteht, ist 100% wirklich das, was er da drin haben wollte. Wohingegen ein PewDiePie aus einem seiner Videos zu zitieren, ist halt völlig generisch. Der redet halt die ganze Zeit. Der hat vielleicht 40 Episoden von einem Spiel und redet in 40 Episoden, jeweils 30 Minuten lang über dieses Spiel. Da wird schon eine gute Aussage bei sein, die man zitieren kann. Also ich finde, das ist halt tatsächlich etwas, wo ich das Gefühl habe, da geht es in eine Richtung, die mir persönlich überhaupt gar nicht gefällt. Warum sollte PewDiePie auf so einer Packung stehen? Und selbst wenn ich schon verstehe, warum er relevant innerhalb der Videospielindustrie und eben dieses Mediums einfach ist, es ist trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, seine Bewertung des Spiels sollte völlig irrelevant sein für die allgemeine Bewertung des Spiels, ob es ein gutes oder schlechtes Spiel ist, dahingestellt. Klar, richtig scheiße wird das wahrscheinlich auch nicht sein, weil sonst würde das wahrscheinlich nicht spielen, aber weißt du, was ich meine? Ich habe irgendwie Probleme damit, dass halt diese Meinung plötzlich relevant ist. Ja, ich kann es generell schon nachvollziehen und auch würde auch zustimmen. Ist natürlich so, wir haben ja auch schon mal in dieser einen riesigen Folge, als wir über die Verbindung von Journalismus und Publisher und Entwicklern geredet haben, wir auch schon mal gesagt, auch natürlich GameSpot ist ein fest fixer Name und so weiter, aber wir haben ja auch schon oft innerhalb der Hardcore-Szene so darüber geredet, sind denn bestimmte Reviews nicht gekauft, zum Beispiel. Und das heißt, dahingehend habe ich das Gefühl, auch wenn ich, wenn man offensichtlich, also sozusagen auf ersten Blick das schon das Gefühl hat, natürlich ist erstmal ein Review von einer großen bekannten Seite, ist erstmal, sage ich mal, verlässlicher als die von einem bestimmten Let's Player. Habe ich trotzdem das Gefühl, heutzutage, selbst in dem Hardcore-Bereich, sind sich Leute nicht mehr so ganz einig, ob jetzt zum Beispiel ein Reviewer mehr Gewicht hätte als ein Let's Player. Ja. Und ich kann natürlich auch, können natürlich trotzdem nachvollziehen in dem Sinne, wir reden ja auch oft davon, dass ich weiß nicht, ob wir das tun oder vielleicht ich das vielleicht ein bisschen mehr, dass ich das Gefühl habe, ich meine, das bezieht sich jetzt vielleicht nicht auf PewDiePie an sich, aber ich glaube, es ist viel genereller, dass man natürlich oft das Gefühl hat, natürlich, Reviews müssen auf eine bestimmte Art und Weise objektiv sein. Wenn bestimmte Sachen einfach nicht gut sind, dann sind sie einfach nicht gut. Aber das bedeutet aber nicht unbedingt, dass das Spiel jetzt letztendlich daran scheitert. Ich glaube, als jemand, der jetzt zum Beispiel viele japanische Spiele spielt, weiß er zum Beispiel, dass Nier, ist glaube ich so dieses Paradebeispiel dafür, Nier hat ungefähr, glaube ich, Metacritic-Schnitt von ungefähr 60 oder so. Ja. Aber ich glaube, in dem Bereich, sag ich mal, im JRPG, im japanischen Bereich, sind das für alles der größten RPG-Hits der letzten Generation. Natürlich, es sieht absolut hässlich aus, es ist technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand, das kannst du eigentlich nicht mehr als Xbox 360 oder PlayStation 3 Spiel verkaufen, aber das, was es richtig gut gemacht hat, so gut gemacht, dass alle gesagt haben, dieses Spiel müsst ihr alle spielen. Und natürlich ist das jetzt, wie gesagt, der Vergleich hinkt jetzt natürlich ein bisschen bei PewDiePie, wie du ja gesagt hast, sind ja nicht jetzt unbedingt sag ich mal, spezifisch Leute, die nur bestimmte Spiele spielen, entweder nur Nischenspiele spielen oder oder bestimmte Genres spielen. Deswegen kann ich dein einmal schon nachvollziehen, aber ich könnte es auch, also je nachdem, ob es, wenn es in der Let's Player-Szene eben auch Leute gäbe, die vielleicht ein bisschen mehr spezialisierter sind, könnte ich schon sagen, okay, deren Meinung kann ich vielleicht schon ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, auch als sozusagen für meine Kaufentscheidung mit einbeziehen. Aber klar, das hat jetzt erstmal nichts mit denen zu tun, die jetzt so groß sind, dass sie jetzt auf der Packung stehen können. Also deswegen. Wie gesagt, also hat es jetzt nicht direkt was mit deinem Ding zu tun, aber so halb. Ja. Wenn du Nee, verstehst, du was ich hast ja. meine. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und so grundlegend hast du ja auch recht. Ich meine, wie gesagt, ich kann es ja auch nachvollziehen, warum diese Leute auf der Packung stehen. Berechtigung hin oder her. So ungefähr. Aber was, ja. Ich kann auf jeden Fall auch die Skepsis nachvollziehen, weil ich habe ja auch. Ich würde Dying Light auch nicht. Also. Ganz abgesehen, dass ich kein PewDiePie-Fan bin, aber wenn irgendwie irgendein Typ auf einer Packung steht und sagt, dieses Spiel ist das Beste der Welt. Ich meine, ich achte ja mittlerweile auch nicht mehr drauf, wer da überhaupt dran, egal ob IGN oder Eurogamer oder so weiter. Letztlich habe ich das Gefühl, ich meine, das wäre wieder eine andere Geschichte, wie ist das mit Reviews und so weiter. Also, ich glaube, die Büchse der Pandora machen wir jetzt nicht auf. Nee, Weil wir auch müssen nicht. nämlich eigentlich noch über ein anderes Thema nämlich reden, nämlich wie ist es eigentlich mit dieser ganzen legalen Sache? Weil damit haben wir eigentlich diese ganze Diskussion angefangen, auch mit Nintendo, Copyright, wie ist das denn eigentlich? Ja, ist schwierig, ne? Oder wie sollte es sein? Ich meine. Ja, also ich glaube, grundlegend ist es schon genauso, wie es sein sollte. Natürlich ist es ein ziemlicher Stretch zu sagen, wenn man Reviews erlaubt, sollte man auch Let's Plays erlauben. Reviews, die halt Ausschnitte aus einem Spiel zeigen, sind natürlich logischerweise nie im Leben, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie schädlich sein könnten, nie im Leben so schädlich, wie zum Beispiel ein ganzes Let's Play sein könnte. Und ein Stück weit, wenn man jetzt mal diese nächstgelegene Verwandtschaft als Beispiel nimmt. Nur weil jemand Kommentare über einen Hollywood-Film brabbelt, während man sich den anguckt, ist es nicht völlig legal, also weißt du, wäre es nicht okay, sich das legal ohne irgendwas zu bezahlen auf YouTube anzugucken. Verstehst du, was ich meine? Ja. Letztendlich ist es ja so, dass eigentlich sich am Spiel nicht viel ändert. Natürlich, das interaktive Medium lebt von dieser Interaktivität. Die Spielindustrie muss sich nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber machen, dass sie ewig viele Spieler verlieren, Weil die Erfahrung, einen jemanden dabei zuzusehen, wie er es spielt, und das Spiel selbst zu spielen, ist eine grundlegend andere, und viele Videospiele werden wahrscheinlich das Selbstspielen vorziehen. Das heißt also, in dem Moment kann ich schon nachvollziehen, warum die meisten Leute sich da keine großen Gedanken drum machen. Trotzdem kann ich auch verstehen, du hast PewDiePie auch gesagt, es ist, wenn Nintendo sagt, wir wollen ein Stück weit mitverdienen. Das ist natürlich einfach ein riesiger Markt mittlerweile. Ein PewDiePie, der 4 Millionen verdient im Jahr, ist natürlich ein Witz gegen einen EA, Ubisoft oder weiß ich was. Die natürlich das Hundertfache davon verdienen im Jahr wahrscheinlich, übertrieben, aber alle wissen, was ich meine. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, aber trotzdem habe ich das Gefühl, werden diese Leute halt einfach immer relevanter. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute tatsächlich im Gegensatz zu Nintendo nicht unbedingt super begeistert von der freien Werbung sind, sondern einfach eben mehr Bewusstsein dafür haben, was das auslösen würde, wenn sie sagen würden, wir wollen das nicht. Ich glaube, insgeheim will das eigentlich keiner, dass Let's Plays umsonst im Internet stehen, ohne dass sie irgendwas davon abhaben. Außer Indienwickler, würde ich sagen. Außer, wie gesagt, Indienwickler, klar. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, da wäre ich jetzt nicht drauf eingegangen, aber ja, außer Indienwickler, bei denen das natürlich einfach, die sind auf diese freie Werbung in Anführungsstrichen angewiesen, klar. Aber so ein großer Publisher, der das Gefühl hat, so wahnsinnig viel Werbung brauche ich für mein Produkt nicht unbedingt, und jemand, der das komplett einfach in 40 Episoden online stellt, nimmt mir wahrscheinlich auch ein paar Leute, die es im Zweifelsfall sonst gekauft hätten. Kann ich auch durchaus nachvollziehen. Es ist halt eine nicht unbedingt eine legale Grauzone. Ich glaube, es wäre relativ eindeutig, oder ist relativ eindeutig, dass die Publisher was machen können, wenn sie wollen. Sie entscheiden sich eben nur dafür, das nicht zu tun. Wo man gegen, glaube ich, bei Reviews tatsächlich ein Problem hätte, wenn man da rechtlich gegen vorgehen will, ist es, glaube ich, bei Let's Plays ziemlich eindeutig, dass sie das könnten, wenn sie das wollten, definitiv. Ich habe das Gefühl, es ist genau gut so, wie es jetzt gerade ist. Es ist gut so, dass die meisten das einfach hinnehmen bzw. unterstützen. Ich meine, die meisten äußern sich zumindest PR-mäßig öffentlich ganz klar positiv dazu und sagen halt, wir finden es gut, dass die Leute das spielen, wir wollen das auch unterstützen, das ist schön, dass Leute dadurch irgendwie Interesse an unseren Produkten kriegen und so weiter und so fort. Das heißt, die sind da relativ positiv eingestellt. Die paar, die sich da, glaube ich, einfach stillschweigend dagegen entschieden haben, kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen. Nintendo ist jetzt eben gerade der große Aufhänger, über den wir uns alle so ein bisschen aufregen. Die Frage ist, glaube ich, letztendlich, sind wir der Meinung, dass Leute davon leben können sollten, einfach Videospiele auf YouTube zu spielen und darüber ein bisschen zu erzählen? Also ich finde, das ist so ein bisschen die Kernfrage, weil wenn PewDiePie sagt, völlig zu Recht auch, es gibt viele kleine Let's Player, die sich das nicht erlauben können, deswegen Nintendo-Produkte skippen, ist die grundlegende Frage, wenn sie dann nicht mehr davon leben könnten oder zumindest einfach der Verdienst nicht mehr groß genug wäre, muss man sich auch die Frage stellen, ist das überhaupt irgendwie legitim? Also es ist ein Problem, wenn diese Leute, von denen man vielleicht gar nicht mehr, schon an erster Stelle gar nicht nachvollziehen kann, warum die überhaupt davon leben können, das dann plötzlich nicht mehr können, ist das dann ein riesengroßes Problem? Oder muss man einfach sagen, naja, meine Güte, es ist halt ein instabiler, risikobehafteter Job, für den man nicht wahnsinnig viel können muss, um es jetzt mal ganz überspitzt auszudrücken. Das passiert halt. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen vielleicht die Frage, die am Anfang steht. Ich habe jetzt auch eben gerade einfach nur mal, das war jetzt nicht unbedingt meine Meinung, die ich da gerade gesagt habe, sondern das war jetzt mal beispielhaft, so könnte man darüber durchaus denken und dann, ja. Ich weiß, es ist schwierig. Ich glaube, es ist auch schwierig zu sagen, also ich glaube, es gibt bestimmte Spiele, es gibt auch bestimmte Publisher für bestimmte Spiele, die sagen würden, wir brauchen keine Werbung. Das ist sowas wie ein Call of Duty oder sonst irgendwas. Ja. Aber sag ich jetzt mal, jeder Publisher mit Sicherheit hat auch bestimmte kleinere Spiele in seinem Portfolio, wo ich das Gefühl habe, das kann schon, also da ist das eigene Werbebudget auch nicht so groß, dass man sagen könnte, da lassen sich jetzt Bäume damit ausreißen. Wenn wirklich die Let's Player Community sich da alle dahinter klemmen und das Gefühl haben, dieses Spiel macht einfach viel Spaß, das kann uns schon viel helfen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde nicht ganz pauschal sagen, niemand will das eigentlich komplett. Ja, okay. Ich glaube, in bestimmten Instances und so weiter habe ich schon das Gefühl, dass Publisher vielleicht dann doch das Gefühl haben, am Ende kommt dann doch, es kommt dann doch mehr dabei raus, als man sich vielleicht denkt, vielleicht. Man weiß es nicht. Man hat die gleiche Debatte auch immer so mit Animes, und da ist ja nochmal viel schlimmer, weil wenn du ein Anime halt guckst, du hast ihn halt geguckt. Also, da gibt's nichts mehr mit Selbstdings und so weiter, dass aber trotzdem es immer noch Leute gibt, die sagen, naja, wir verkaufen trotzdem dadurch mehr Merchandise, gibt mehr Interesse an der Marke selbst und so weiter. Und Leute kaufen sich dann vielleicht dann doch die DVD und so weiter, dass das dann, also zumindest Merchandise-mäßig dann auch erfolgreich ist. Also wie gesagt, ich möchte das auch gar nicht noch zu weit ausführen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist nicht so ganz so, okay, wir wollen es auf gar keinen Fall, wir wollen uns nicht mit den Gamern verscherzen. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen profitieren sie, je nachdem, zu welchen Produkten es sich handelt, eben doch davon. Und, ja. Und bei dem anderen, ja, ich weiß auch nicht. Ich würde eigentlich auch zustimmen. Ich sage, naja, klar, es ist scheiße, wenn du jetzt sozusagen erstmal darauf angewiesen bist, dass das dein Lebensunterhalt ist. Aber klar, wenn in dem Moment, wenn der Publisher sagt, nö, wir wollen das nicht, dann klar, man kann sich da in dem Sinne darüber aufregen, dass man das Gefühl hat, wie wir das halt auch sind, dass wir sagen, naja, alle machen es halt oder lassen es halt zu. Warum lasst ihr es nicht einfach auch zu? Aber natürlich ist es nichts, wo man sagen kann, ihr dürft das nicht tun. Natürlich dürft ihr das tun. Ihr dürft das auf jeden Fall tun. Und wenn der Let's Player dann eben dann nicht mehr davon leben kann, dann ist es auch erstmal, glaube ich, es ist ja nicht unfair. Nee, es ist nicht unfair. Ist halt die Frage. Definitiv. Ja, es ist nicht fies so ungefähr der Person gegenüber. Das ist also die Frage, die man sich stellen muss. Deswegen sage ich das ja. Also ich meine, es ist halt diese Art von YouTube-Berühmtheit, das ist ja nicht nur auf Let's Plays bezogen, ohne dass ich jetzt nochmal den Rest mit einbeziehen möchte, aber grundlegend ist es ja schon so, dass halt Leute davon leben, Videos auf YouTube zu machen. Und das sind ja nicht unbedingt nur alles Let's Player. Das sind großteilig Leute, die was völlig anderes machen. Kochshows und was weiß ich was alles. Ich meine, das ist ja, das würde ich sogar nochmal rausnehmen, weil das ist natürlich wieder was anderes so. Zum Beispiel Leute, die halt auf YouTube kochen, die präsentieren halt eben einen gewissen Skill, den sie gelernt haben und wenden den aktiv an. Was ich hier meine, sind halt Leute zum Beispiel, und selbst da kann man natürlich immer noch sagen, das ist natürlich auch nochmal viel mehr Arbeit, aber Leute, die zum Beispiel einfach News aufbereiten oder so ein Kram. Eine Channel, glaube ich, heißt LeFloid, noch nie gesehen, ehrlich gesagt, aber der macht ja augenscheinlich nichts groß anderes, außer halt Videos über skurrile News und kommentiert die halt so ein bisschen vor einer Kamera. Natürlich ist das ein gewisser Aufwand, aber mehr als ein Hobbyaufwand, habe ich das Gefühl, ist es wahrscheinlich nicht und trotzdem kann er halt davon leben. Das heißt also, in dem Moment, wo halt Leute mit nichts anderem als Persönlichkeit, Charisma und eben relativ und einem gewissen Arbeitsaufwand quasi es hinkriegen, davon zu leben, ist das super, ich habe da überhaupt gar nichts dagegen, aber gleichzeitig ist es logischerweise ein risikobehaftetes Feld. Wenn du nur von deiner Persönlichkeit lebst, dann kannst du damit oder musst du damit rechnen, dass immer mal wieder, dass es halt einfach eine Zeit kommt, in der Leute das nicht mehr so interessant und spannend finden und dich persönlich nicht mehr so ganz so cool. Und dann hat sich die ganze Sache wieder erledigt. Das ist halt so ein bisschen das Problem quasi, das kann halt jederzeit passieren. Das ist, wie gesagt, in dem Moment nicht unfair. Deswegen finde ich es auch sehr gut, das, was PewDiePie geschrieben hat, würde ich einfach so unterschreiben. Er meint halt, er findet es schade, er glaubt, beide haben da letztendlich was von dieser Beziehung. Aber er findet es völlig in Ordnung, dass Nintendo das tut. Er hat halt die Freiheit zu sagen, dann mache ich ja keine Nintendo-Spiele mehr, aber grundlegend kann das völlig nachvollziehen und so würde ich es auch sehen. So ist es halt und es ist völlig ihr Recht, das so zu tun. Letztendlich, glaube ich, muss man es auch so sehen, Let's Players oder halt eben die Leute, die halt eben von YouTube leben, die haben halt das gleiche Schicksal wie Leute, die halt einfach normal selbstständig Unternehmen gründen oder so. Also selbstständig einfach. Selbst wenn du selbstständig bist, dann passieren dann manchmal Sachen. Also ja, richtig. Klar, natürlich. Du setzt dich halt in einem gewissen Risiko, in einer gewissen Gefahr aus, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Also es ist tatsächlich ein relativ schweres Thema, was quasi jetzt dieses... Sollte man das erlauben? Sollte es legal sein? Es ist halt ein Stück weit, es ist nicht unbedingt eine rechtliche Grauzone, aber es ist eine Grauzone, wie man damit umgehen sollte und was normal und cool ist und was nicht. Wie gesagt, ich als jemand, der das nicht unbedingt nachvollziehen kann, die Faszination von Let's Plays, bin der Meinung, keine Ahnung, muss nicht unbedingt sein. Andere Leute, die super gerne Let's Plays gucken, sagen halt wahrscheinlich, naja, das ist halt eins meiner liebsten Hobbys, Let's Plays zu gucken. Ich finde das total super, dass das so ist. Daran sollte sich nichts ändern. Zweischneidiges Schwert. Ich finde grundlegend auf jeden Fall... So wie sie, komplett abzuschließen, meinen Punkt. Ich finde es völlig in Ordnung, so wie es gerade läuft. Die meisten Leute akzeptieren es. Sie akzeptieren, dass sie etwas davon haben. Dass es nicht nur eine rein einseitige Sache ist, dass sie quasi ihr teuer produziertes Produkt umsonst Leuten zur Verfügung stellen, damit die damit eine Menge Kohle machen, sondern sie wissen ganz genau, wir haben da ebenfalls was von. Ich meine, letztendlich, die Industrie wächst ja. Also wir haben es ja nicht hier mit einer Entwicklung zu tun, wie man es vielleicht im Film oder im Musikbereich zu tun hat, wo man das Gefühl hat, okay, es gehen weniger Leute ins Kino, es werden weniger CDs gekauft. Nee, es werden aber noch immer mehr Spiele verkauft. Ja. Dementsprechend glaube ich zumindest, es gibt zumindest keinen offensichtlichen Grund dafür zu sagen, dass das hier eine Lose-Situation für die Publisher ist. Man weiß jetzt auch nicht, ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist auf jeden Fall definitiv eine Win-Win-Situation, aber ich würde schon eher sagen, dass es eher in die Richtung dreht als in die andere. Ja, stimmt. Definitiv. Weiß ich nicht. Zusammenfassend oder noch irgendwie spezifisch was du dazu sagen willst? Ich glaube, ich habe wirklich jetzt alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann. Wir haben auch sehr viel dazu gesagt. Ist auch ein super spannendes Thema, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Man kann super viel darüber reden. Ich meine, wir haben natürlich auch ein bisschen so aus unserer Perspektive so geredet, von wegen, wir sind da nicht so mit drin. Wir wissen nicht so ungefähr, warum viele Leute das gucken, weil wir das selbst vielleicht nicht ganz nachvollziehen können, aber vielleicht Also dadurch haben wir natürlich jetzt auch vor allem jetzt überlegt, okay, was könnten die Gründe sein? Vielleicht sind das auch völlig andere Gründe und vielleicht seid ihr selbst Leute, die eben gerne Let's Plays guckt oder verfolgt das sehr viel mehr als wir vielleicht. Ja, wenn wir was ignoriert haben oder vergessen haben an möglichen Gründen, warum Leute Let's Plays gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall über Kommentare. Wir haben auch schon im Vorfeld der Folge auch schon von unseren Usern gehört, dass auch sie eher, also zumindest die, die sich bisher dazu geäußert haben, auch eher weniger nachvollziehen können, warum Leute Let's Plays gucken. Aber vielleicht gibt's ja noch ein paar, die jetzt nach dieser, die sich jetzt diese Folge anhören und sagen, ach, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung davon, was die Faszination an Let's Plays ist, dann auch bitte her damit. Wir lassen uns auf gerne berichtigen oder in dem Sinne. Beziehungsweise wir gehen, glaube ich, sogar ein bisschen davon aus, dass wir garantiert auch einige instrumentale Punkte verpasst haben. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass 31 Millionen Leute gucken halt PewDiePie, wie gesagt. Und es muss ja wirklich einen Grund geben. Und wenn es wirklich einer ist, den wir wirklich vergessen oder völlig ja nicht beachtet haben. Das heißt nicht wahrscheinlich vergessen, sondern einfach, der uns nicht aufgefallen ist. Der vergessen wahrscheinlich nicht, aber... Richtig, ich glaube, wir haben schon uns genug Gedanken darüber gemacht, um die Sachen, die uns persönlich erstmal ins Gesicht springen, irgendwie schon zu erwähnen. Aber das gibt bestimmt doch einiges tatsächlich, das wir da gegebenenfalls ignoriert haben. Oder einfach, was man vielleicht auch erlebt haben muss, um zu wissen, warum es eben faszinierend ist. Ja, auf jeden Fall. Sehr gern her damit. Ja, dann würde ich sagen, machen wir unsere Tasties. Ja. Und ich fange einfach mal an. Ja. Das ist auch gleich ein Tasty, wo ich so disclaimermäßig sagen muss. Da geht der Credit eigentlich an Henrik, den die Leute ja auch schon durchaus kennen werden von als Gast eben hier und wie gesagt ein Humoralpathologe, Tübinger Podcast-Cluster. Als Entwickler Kollege quasi. Des Mobile-Spiels. Richtig, genau. Und Little Snake vs. The Almighty Dinosaur Kingdom. Kann man ja auch immer wieder fallen lassen, den Namen. Ja, der hat mir letztens irgendwann mal einen Link geschickt zu einem Spiel, das man im Browser spielen kann und auch herunterladen. Völlig umsonst, man muss sich nur lediglich auf der Website registrieren. Und dieses Spiel heißt The Last Door. Und ich hatte da noch nichts von gehört, was ich tatsächlich im Nachhinein relativ verrückt fand. Und er hatte mir das sehr, sehr warm empfohlen. Er hatte da gerade die erste Episode gespielt und meinte, das gefällt mir garantiert richtig gut. Ich habe angefangen, es zu spielen. Und ich muss nicht nur sagen, es gefällt mir richtig gut, es gefällt mir übertrieben gut. Vom Prinzip her ist es ein Point-and-Click-Adventure in sehr pixeliger Retro-Grafik, aber sehr, sehr schön gemacht. Mit einem fantastischen Soundtrack und super gutem Sounddesign. Eine richtig klasse Story und einem Setting, das sehr an das H.P. Lovecraft-Universum, also den Cthulhu-Mythos erinnert. Weird Fiction, um es mit einem Literaturgenre quasi zu betiteln. Und entsprechend so ein bisschen, oder beziehungsweise ein bisschen sehr, sehr gut eben in das passt, was mir persönlich jetzt quasi so popkulturell oder auch allgemein eben so in diesem Mythos-Bereich gefällt. Ich bin ein riesen H.P. Lovecraft-Fan, ich weiß, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, es ist bestimmt zwischendurch schon mal gefallen, dann erwähne ich es halt eben nochmal. Ich mag dieses ganze Universum, ich mag Weird Fiction. Ich höre Podcasts dazu, ich verschenke T-Shirts dazu, ich bin einfach ein riesiger Nerd-Fan von diesem ganzen Universum, ich mag das total gerne. Und dieses Spiel tatsächlich fängt diese Atmosphäre, dieser Weird Fiction, dieses merkwürdige, gruselige, verstörende extrem gut ein. Ich glaube, Rock Paper Shotgun hat es genannt A Love Letter to Lovecraft und ein Stück weit, finde ich, passt das schon sehr, sehr gut zu diesem Spiel. Es spielt nicht an sich, zumindest bis zu der Episode, wo ich jetzt gerade bin, bisher noch nicht wirklich direkt im Universum. Es spielt peripher einfach in dieser Art von Szenerie und Universum. Für Leute, die Grusel-Adventures mögen, mit einer tollen Story und vor allem einem fantastischen, wie gesagt, Sounddesigner, Soundtrack, die sollten sich das unbedingt mal angucken. Auch allgemein für Retro Point-and-Click-Adventure-Fans. Diese Episoden sind, wie gesagt, komplett umsonst. Die sind fantastisch geschrieben, sehr, sehr gut gemacht. Die Rätsel sind durchweg gut. Ist mir bislang erst eins aufgefallen, wo ich das Gefühl hatte, das war jetzt ein bisschen mehr Trial and Error als wirkliche Logik. Aber der ganze Rest, das lässt sich sehr gut nachvollziehen. Nicht zu krass der Anspruch, durchaus gut schaffbar. Alle Episoden komplett umsonst. Muss ich, wie gesagt, nur anmelden. Also es ist wirklich einfach von vorne bis hinten empfehlenswert. Alle, die gerne mal Adventures gespielt haben, sollten sich das angucken. Alle Leute, die vielleicht auch Lovecraft kennen, die auf Grusel-Adventures stehen, auf ein bisschen ernstere, guckt es euch unbedingt wirklich an. Das ist von vorne bis hinten eine Empfehlung. Nochmal danke sehr an Hendrik, dass er mir das geschickt hat, weil ich hatte da bislang schon sehr viel Spaß mit. Ich bin jetzt bei Episode 3. Es gibt zwei Seasons davon. Die zweite Season ist, glaube ich, fast fertig. Also auch durchaus einiges an Inhalt. Ich denke, so mit den Episoden spielt man so 15, 20, 30, 40 Minuten oder sowas. Also da sind auch schon ein paar Stunden Unterhaltung letztendlich drin. Wirklich toll. Also ohne jede Einschränkung eine absolute Empfehlung von mir. Guckt euch das an. Wie gesagt, The Last Door heißt das. Wir verlinken das natürlich wie immer Einfach mal anklicken, anmelden und durch die erste Episode spielen. Spätestens dann wisst ihr, ob es euch gefällt oder nicht. Da es umsonst ist, ist das völlig risikofrei. Und in einer Episode, glaube ich, kann man schon sehr gut merken, ob einem diese Art von Atmosphäre und Story gefällt oder nicht. Und dann, ja, weiß man Bescheid. Ich weiß nicht, ich kenne Merlins Faszination für Lovecraft und Cthulhu schon seit ich ungefähr hier in Tübingen wohne. Aber ich muss auch Ja. ehrlich sagen, ich kannte den Namen vorher nicht mal, bevor ich Merlin kannte. Noch nie gehört vorher. Obwohl ich Ja. ja an sich schon gerne was mit Fantasy auch im Hut habe, aber damit irgendwie gar nicht. Und ich habe mich auch seitdem noch nie damit wirklich beschäftigt, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt unbedingt ein Genre ist, was mich unbedingt sehr interessieren wird. Ja. Deswegen, wenn es wirklich so gut ist, wie Merlin sagt, davon gehe ich aber mal aus, und es auch noch kostenlos ist, dann spricht eigentlich kein Grund dagegen, es nicht mal auszuprobieren. Ja, auf jeden Fall. Mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen. Stimmt auch einfach. Ja, was hast du denn zu bieten als Ich habe Tasty? ein neues Platinum Game als Hasty zu bieten. Und zwar handelt es sich um ein sogenanntes Spiel, das nennt sich Angel Land. Letztendlich handelt es sich dabei um einen 8-Bit-Bullet-Hell-Shooter von Bayonetta, das sie einfach in ihrer Freizeit anscheinend entwickelt haben und es einfach online gestellt haben. Also man kann es einfach im Browser spielen. Es kommen eben von der Seite, kommen diese Engelsgegner aus Bayonetta raus und alles, was man tun muss, ist eben, sie abzuschießen, bevor sie dich erreichen. Und das ist gar nicht so einfach, wie ich festgestellt habe. Das Spiel hat nämlich nur funktioniert mit zwei Tasten, nämlich Leertaste für Springen. Du kannst Double Jumps machen, wie im Spiel auch, und Enter für Schießen. Ich habe es, glaube ich, 10-mal probiert, danach haben meine Hände richtig wehgetan, weil man natürlich nicht einfach die Enter-Taste gedrückt halten lassen kann, sondern immer drücken muss. Ich bin nicht über 6000 Punkte hinausgekommen. Also, wer das Ganze mal ausprobieren möchte, super lustig. Wie gesagt, 8-Bit-Grafikstil, dementsprechend auch, sage ich mal, MIDI-Musik von früher. Ist ein netter Zeitvertreib für die Leute, die leider Bayonetta 2 nicht spielen können, so wie ich. So kriegen wir zumindest ein bisschen was von Bayonetta ab. Oh ja, ich hatte auf jeden Fall super viel Spaß mit bisher und deswegen schaut es euch auch mal an, wenn ihr auf so kleinere Browser-Spiele steht. Ich glaube, das ist ja so ein unkaputtbares Genre. Ja. Ich habe ja kein Bayonetta gespielt. Ich habe da auch nur mitgekriegt, dass es anscheinend ausgezeichnet sein soll und würde mir bestimmt auch gut gefallen, aber nicht gespielt. Aber keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach. Das Spielprinzip funktioniert einfach immer. Es ist, glaube ich, fast Ich meine, irrelevant, was genau ich da meine, für zu das viel zu Browser-Spiel gut hat natürlich nichts gemacht mit ist. Bayonetta selbst zu tun, aber. Klar. Ich meine, natürlich wir auch. Ich glaube nicht, dass da viel Story wahrscheinlich drin ist, aber alleine Nee, du dieses stehst nur rum und arcadige. ballerst Ja, allein dieses arcadige Action-Feeling von diesen Spielen, wenn die gut gemacht sind, funktioniert einfach immer gut. Also von daher. Merlin hat mir auch neulich diesen Leichtathletik-Sprint-Rennen-Simulator gezeigt. Wie heißt das? Ja, Coop. Für alle, ey, gut, Coop kennen ja wohl wirklich hoffentlich alle. Wenn nicht, dann einfach mal Coop, also Q-W-O-P, googeln und einfach mal spielen. Es ist einfach, ja, man steuert die Ober- und Unterschenkel des linken und rechten Beines und muss versuchen, damit zu laufen. Ganz fantastisch. Eins der komischen, wirklich tatsächlich, eines der besten komischen Spiele aller Zeiten. Es ist wirklich, hat eine solche wunderschöne Situationskomik. Ich habe schon wirklich Tränen gelacht bei diesem Spiel. Aber wie gesagt, Coop, hoffentlich, das kennen wir wirklich mittlerweile wirklich alle. Coop ist ja, schon lange kein Geheimtipp mehr. Obwohl, stimmt, du kanntest es auch Nee, nicht. ich kann's nicht. Fällt mir gerade wieder ein, du hast recht. Verrückter Kram. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Es war jetzt auch wieder sehr lang, habe ich das Gefühl. Ja, ich war wahrscheinlich so ungefähr im Rahmen, den wir immer so haben. So unsere knapp um 2 Stunden plus minus 10 Minuten. Ja, war aber wieder sehr interessant auf jeden Fall. Wie immer, meldet euch. Und wenn nicht, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Da steht das Hauptthema noch nicht fest. Das heißt also, da können wir jetzt derzeit noch nicht irgendwie Es gibt mal wieder groß. Spannung. Was könnte das nächste Genau, Hauptthema Spannung in sein? Anführungsstrichen. Ja, da einfach mal abwarten, mal gucken, was da kommt. Falls es irgendwas ist, wo wir wieder Community-Input haben wollen, dann posten wir es garantiert vorher mal auf dem Blog. Also wie immer einfach mal zwischendurch da vorbeischauen, wenn nicht über Facebook garantiert auch zu sehen. Unser Twitter ist auch relativ busy auf jeden Fall. Wenn ihr Twitter habt und Bock habt auf halbwegs aktuelle News, irgendwie gerade immer bezogen auf die Sachen, Themen, die uns eh interessieren. Ich meine, mittlerweile kennt unser Geschmack ja wahrscheinlich gut genug. Da gibt es immer mal wieder Posts. Joe, ich habe da ja überhaupt nichts mit zu tun, aber Joe ist da ziemlich aktiv. Immer wieder, wenn ich auf unsere Website gucke, sehe ich, dass da immer wieder einige neue Twitter-Nachrichten sind von uns gepostet und stellt fest, dass Joe da tatsächlich ziemlich aktiv ist und eigentlich alles Aktuelle, was relevant ist, da immer mal wieder raushaut. Ja, ich gebe zu, ich bin mittlerweile ein großer Fan von Twitter. Ich weiß auch nicht, es Ja, juckt mich einfach. an sich kann ich auch die Faszination verstehen, dieses direkte, schnelle News-Update-Feed-Ding halt so. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Irgendwie, ich bin da einfach noch nicht dahinter gekommen. Irgendwann werde ich mich da vielleicht auch noch mal beschäftigen. Aber derzeit auf jeden Fall machst du das und das funktioniert, habe ich das Gefühl, sehr, sehr gut. Also die Kanäle kennt ihr auf jeden Fall. Einfach mal schauen und dann kriegt ihr immer aktuell mit, was passiert. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns ansonsten in 2 Wochen wieder. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommittees Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommittees.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.